Willkommen zum ersten Livestream der Weltraumaffen. Die, die uns zuhören, werden die Stimmen wahrscheinlich bekannt vorkommen vom ehemaligen Gamergate Deutsch Livestream. Wir hatten im letzten Stream ja schon angekündigt, dass wir eventuell vorhaben, uns umzubenennen. Ich glaube, wir hatten nicht angekündigt, inwiefern wir das machen. Und ja, ihr steht hier quasi vor vollendeten Tatsachen. Es tut mir ein bisschen leid. Doch wir hatten uns geeinigt auf die Weltraumaffen. Und das Ganze hat halt zum Hintergrund, ja, wie sind wir drauf gekommen? Es gibt da diesen schönen Film Fight Club, den habt ihr eventuell gesehen. Wenn ihr ein bisschen jünger seid, dann vielleicht nicht. Solltet das aber nachholen. Und da wird der Begriff benutzt für neue Rekruten, frisch aus dem Training und bereit in den Weltraum geschossen zu werden. Ja, und so sehen wir uns auch so ein bisschen. Ja, frisch, frei, fröhlich, bereit in den Weltraum geschossen zu werden, bitte nicht in die Sonne. Und ja. Der Rest ist wie gehabt. Wir haben immer noch jede Menge Redebedarf und die heutigen Themen, ja, die haben die anderen vorbereitet. Ich war ein bisschen mit dem Einrichten von Social Media Accounts beschäftigt und so weiter. Von daher gibt es von mir jetzt keine Zusammenfassung von irgendwas. Ja. Bin ich eigentlich ganz froh, weil so können wir nämlich direkt zu den Themen springen. Ja, wer möchte denn den Anfang machen? Wem brennt denn was auf der Seele? Stille. Niemand. Freiwillige vor. Alles gut, ist alles super. Ja, wunderbar. Das war dann der erste Livestream. Nee, wir haben ja unser Titelthema. Es geht da um verhüllte Statuen, zum Beispiel in Rom. Das hat ja, wahrscheinlich alle in Nachrichten mitbekommen, dass die italienische Regierung sich entblödet hat, oder beziehungsweise die vatikanische Regierung sich entblödet hat, verschiedene nackte Statuen mit Bretterwänden zu umstellen, damit der Herr Rouhani aus dem Iran dort nicht irgendwie indigniert wird, weil er nackte Anatomie sehen muss, nackte Menschen. Das hat er wahrscheinlich in seinem Leben noch nie gesehen. Keine Ahnung. Warum muss man da die Statuen verhüllen? Warum kann man dem Typen nicht einfach einen Sack über den Kopf ziehen? Ja, da gab es einen sehr schönen italienischen Cartoon zu. So, die falsche Lösung, die richtige Lösung. Also nicht die Statuen verhüllen, sondern halt der Sack über dem Kopf. Alles klar. Sack über dem Kopf oder mit dem Kopf im Sack. Und dass halt sich der gleiche Mann dann zusammen mit hier Franziskus, dem größten Antäuscher auf dem Papstthron seit, keine Ahnung, 100 Jahren zusammentut und fordert, dass Gotteslästerung doch bitte in Zukunft nicht mehr erlaubt sein soll. Also ganz klar auch wieder gegen die, also eine ähnliche Sache wie all diese komischen puritanischen Bewegungen im Moment Sachen unter Strafe stellen, Sachen als Gewalt darstellen, und auch in dem Fall können wir uns dann nicht mehr wie bei der Titanic. Da hat es noch ein deutsches Gericht bestätigt bei der Titanic, dass das völlig in Ordnung ist, beziehungsweise hat der Vatikan die Klage zurückgezogen, weil klar war, dass das Gericht das entscheiden würde. Und da ging es um den Papst mit bepisster Soutane und die Titelzeile war Leck im Vatikan gefunden. Das war damals diese Vatikan-Affäre. Und da hat, wie gesagt, der Vatikan das zurückgezogen. Und das jetzt halt zu... Alle kommen irgendwie gerade mit Forderungen aus den Löchern gekrochen, die alle gleich klingen, egal aus welcher Ecke sie kommen. Und ich denke, das ist ein Thema, was man auf jeden Fall diskutieren kann. Ja, ich finde es erschreckend, dass wir mittlerweile irgendwie aus jedem Bereich der Gesellschaft irgendwo eine Zensurforderung haben. Also ich meine, die Kirche wettert ja jetzt schon immer gegen alles Mögliche. Und wir haben aber einfach auf breiter Front wird überall gefordert, dass man an der Meinungsfreiheit was wegschneiden muss. Ich meine, einmal war der George Bush, der wurde nach Deutschland eingeladen, und dann haben sie auch die Kanaldeckel zugeschweißt, weil sie Angst hatten, dass ein Attentat passiert. Und das ist klar, dass man dann, wenn man jemand Hohn empfängt, natürlich auch mehr vorbereitet und sich mehr bemüht, den Leuten sich, dass die Leute sich wohlfühlen, aber halt irgendwie die Statuen einkleiden, das ist halt auch schon etwas lächerlich. Also klar soll das Respekt sein, aber es ist auch Respekt, vielleicht nicht nach sowas zu fragen oder zu fordern. Also ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt hier PTSD bekommen hätte, hätte er die Statuen angeguckt. Also. Ich habe vorhin meine Bio, also meine Biografie auf Twitter noch mit einem Spruch ergänzt. Und da habe ich halt geschrieben, Meinungsfreiheit und Toleranz sind keine Einbahnstraße. Und ich finde, wenn du ein anderes Land besuchst, ja, kannst du nicht erwarten, dass da auf jeden Aspekt deiner Kultur Rücksicht genommen wird. Im Gegenteil, du solltest eher darauf achten, dass du halt vielleicht mal dich selbst ein bisschen zurückstellst und guckst, wie es du da machst, ja. Aber andererseits bin ich jetzt auch weniger verwundert darüber, dass halt zwei so religiöse Oberhäupter da nach Zensur schreien. Ja, ich meine, das Christentum ist ja auch immer, beziehungsweise der Vatikan war ja immer groß darin, sich irgendwo angegriffen zu fühlen. Ja, aber die sind nun mal auch nicht über die Kritik erhaben. Ich meine, Toleranz kommt aus dem Lateinischen. Und das heißt eigentlich aushalten, also nicht akzeptieren, dass man sozusagen das auch mal aushalten kann. Ich meine, wenn ich ein arabisches Land aufsuche, dann tue ich mich da auch nicht an der Bar betrinken. Einfach aus dem Respekt heraus, dass die Leute dort sich nicht so oft betrinken. Und dann müssen wir doch keine Statuen einkleiden. Keine Ahnung. Das ist... Und das ist ja auch eine ganz berechtigte Kritik, die oft an den islamischen Ländern halt gemacht wird, ist, dass die, also beziehungsweise halt auch an der islamischen Kultur, dass hier viel Toleranz gefordert wird und hier werden die Moscheen gebaut, während in Saudi-Arabien natürlich nichts gebaut wird. Und das ist jetzt natürlich für die Moslems, die jetzt irgendwie in Deutschland wohnen, ist das natürlich ein, die betrifft das Argument natürlich nicht, weil das sind Individuen. Aber ein Staatschef aus dem Land, das überhaupt nicht tolerant gegenüber irgendjemandem ist, sollte man eigentlich nicht tolerant gegenüber sein. Aber na gut, das sind halt die Religiösen. Ne? Die stecken am Ende doch alle unter einer Decke. Ich möchte auch daran erinnern, dass dieser Mann aus dem Land kommt, in dem Homosexuelle an Kränen aufgehangen werden. Also nur mal so, Herr Papst. So als Einwurf von der Seite. Das ist so bedrückend, wenn man darüber nachdenkt. Ja? Weil das ist ja genau eigentlich dann die andere Seite der Medaille. Wo ist der Aufschrei, Frau Wiczorek? Ja? Da wird jemand, da werden wirklich Leute umgebracht wegen ihrer sexuellen Ausrichtung. Und hier werde ich angeschissen, weil ich das falsche Pronomen verwendet habe für den Dragonkin oder was auch immer mir gegenübersteht. Das ist so lächerlich und wenn man es auf die unterste Ebene runterbricht, einfach nur widerlich. Das sollte eine Wiczorek mal wagen, oder? Wenn sie, angenommen, sie wäre in Saudi-Arabien, ja, und würde da typisch Wiczorek sein und irgendwie einen Mann dafür öffentlich an den Pranger stellen, dass er sie weiß. gierig angeguckt hat oder so, ja. Also dann wird sie aber da die ganze Kraft der Kultur zu spüren bekommen, ganz schnell, ja. In Deutschland ist es natürlich möglich, weil wir eben aufgeschlossener und eigentlich sehr tolerant sind, ja. Da kann man seine Meinung nun mal äußern, so dumm sie auch sein mag. Und ja, Frau Wiczorek missbraucht ein Recht ist es nicht, aber diese Chance immer wieder, ja. Kleine Frage, war das jetzt nur im Vatikan oder auch in Rom generell? Das war in den Vatikanischen Museen, die haben den da durch einen Teil durchgeführt wohl. Irgendjemand hat gescherzt, dass es ja Glück war, dass er nicht in die Sixtinische Kapelle wollte, sonst hätten die wohl alles übermalen müssen. Ja. Nee, aber ich finde auch den Aspekt, dass es ja bei, ich weiß nicht, was für Statuen das waren, aber ich nehme an, Vatikanische Museen, dass es antike Statuen waren. Und da ich ein großer Freund des antiken Polytheismus bin, weil der für mich für viel mehr Toleranz steht, ne? Dein Gott, mein Gott, komm schon, was soll das? Ha? Ohne diesen Allmachtsanspruch der abrahamitischen Religionen. Und ich finde es eine Unverschämtheit, diese Götter über die anderen Götter zu stellen. An die haben genauso Menschen geglaubt. Und es sind genauso Kultgegenstände, wie es, keine Ahnung, ein Koran oder die Bibel oder eine Jesuskreuz in der Kirche sein können. Und das finde ich auch ein bisschen bigott, auf der einen Seite Religion so hochschätzen zu wollen. Und ich meine, wir wissen alle, dass Rom aus den Trümmern der Tempel erbaut worden ist, diese ganzen Kirchen. Wenn man in Rom unterwegs ist, da kann man gucken, Säulen, Kirchen, Elemente aus den alten Tempeln sind alle noch da, alle in diesen Protzbauten für die neuen Herren halt verbaut. Da bin ich einige Male richtig sauer geworden, wenn ich drüber nachgedacht habe, was die alles als Steinbruch und sie haben, das Bitterste ist ja, dass damals, um Rom zu bauen, brauchten sie halt Kalk. Zur Zementherstellung und Kalk kriegt man, wenn man Marmor verbrennt. Und deswegen ist bis heute ist nicht klar, wie viel da an Statuen, die sind ja böse, verbrannt worden sind. Ja? Aus genau den gleichen beschissenen Allmachtsansprüchen, aus denen sie heute verhüllt wurden, hieß es damals ins Feuer mit dem Ketzerkram oder weiß nicht, wie man, ungläubiger Heiden war es. Ja. Ins Feuer mit den Heidenstatuen. Ich finde es alles auch kaputt gemacht. Wie bereitwillig die Geschichte immer geopfert wird aufgrund von Gefühlen, die man eventuell verletzen könnte. Ja. Ja. Nee, aber das finde ich generell, also der Papst, der jetzige, der Papa Frankie, das ist ja eigentlich. Also eigentlich hat er ja ganz cool angefangen, ne? Das ist so eine der ersten Sachen, die der gemacht hat, war ja zu sagen, dass Atheisten auch in den Himmel kommen und so. Das ist ja schön verarscht hat er uns. Da hat der Vatikan dann direkt gesagt, der Unfehlbare hat das nicht so gemeint. so aus offiziellen Quellen. Aber der hat sich ein, zwei Dinger geleistet, also das war bei mich wundert es nicht, dass der auf diese Art zusammenarbeitet mit den islamischen Fundamentalisten, weil das lief schon bei der Charlie Hebdo-Sache so. Da wurde er ja auch gefragt, wie das denn wäre, und dann hat er gesagt, ja, töten ist natürlich schlecht, aber, und dann hat er sich zu irgendeinem Kardinal neben ihm umgedreht, wenn mein Freund so und so hier etwas Schlimmes über meine Mutter sagen würde, dann würde ich dem auch eine reinhauen. Und schön relativiert, dass das passt wie beim Hauptbahnhof und das Oktoberfest. Ja. Da merkt man halt, dass die sind alle nicht tolerant, weil sie die Wahl haben, sondern die sind tolerant, weil man sie dazu zwingt, tolerant zu sein. Ja. Weil man ihnen nicht die Möglichkeit lässt, intolerant zu sein. Weil sonst würde hier die Kirche auch alles verbieten, was sie verbieten können, was ihnen nicht passt. Weiß nicht, wer von euch irgendwie den alten, also den richtig alten Papst noch kennt, aber da gibt es ja diesen alten Witz. Der Papst wendet sich mit einer lange erwarteten Botschaft an die Armen und Entrechteten dieser Welt. Frohe Ostern. Ich war lange, lange noch in der Kirche, weil ich gesagt habe, bevor meine Oma irgendwie nicht stirbt, will ich ihr das irgendwie nicht antun, weil die ist extrem katholisch gewesen und die hätte das als einen wirklichen Mangel an mir gesehen. Und ich habe mir gedacht, weißt du, okay, so lange kannst du das auch noch rausschieben. Und dann war ich in Rom und war in dieser Messe und am Ende der Messe sagt so ein fetter, goldbehangener Kardinal, er bräuchte Geld für die Armen, und da bin ich dann aber doch, als ich wieder zu Hause war, in der nächsten Woche gleich mal zum Amt gegangen und habe das mit dem Austreten erledigt. Ja, ich meine, das ist im Grunde der längste Running Gag, der irgendwie eigentlich verwendet wird. Ja, nehmt all euer Geld und gebt es den Armen. Ja, ich meine, das ist ein Hauptelement vom christlichen Glauben. Also, und deswegen besitzen jetzt irgendwie 1% über 50% der Weltvermögen, weil wir das den Armen gegeben haben. Interessant. Ich meine, wenn du einen Kölner Dom verkaufen würdest, sagen wir auf eBay, und dann das versteigerst, wenn wir 3,6 Milliarden Assets, alles zusammen, was sie an Geld in Aktien und auch in Immobilien haben, also mit dem Geld allein könntest du zumindest mal in Afrika Grundschule einführen. In jedem Land. für alle dort. Also die Domplatte taucht mit 1 Euro in der Bilanz auf, weil die angeblich nichts wert ist, weil man die ja nicht verkaufen kann. Interessant. Dann wäre die Kirche für die Sicherheit auf der Domplatte zuständig, oder? Stimmt eigentlich. Ich meine, die ganze Fläche ist ja... Die Körperschaft des öffentlichen Rechts und von daher fällt es ja dann eh wieder zurück auf die Öffentlichkeit. Ah, okay. Also wäre ich da irgendwie, keine Ahnung, Immobilien-Heini oder so, dann würde ich ja gleich mal schöne Wohnungen draufbauen, ja, weil direkt in der Stadt, neben dem Bahnhof, ja. Wobei gut, mittlerweile ist der ein bisschen in Verruf gekommen, aber da lassen wir Gras drüber wachsen. Und in 10 Jahren, ja, da kannst du da Top-Mieten für verlangen, ja. Aber es gibt irgendwo in Ostdeutschland gibt es eine Kirche, da sind wirklich Wohnungen im Dach. Und das schon seit der Reformation, glaube ich. Da haben die einfach den Dachstuhl genommen und haben da Wohnungen reingesetzt. Und da gibt es, die sind heiß begehrt natürlich. Aber da war gar nicht so, dass der Pastor da noch irgendwie in der Kirche mit wohnte. Also ich erinnere mich da an meine Heimatstadt, wo dann halt quasi daneben die Kapelle gab es nicht, aber er hatte halt da so 2 Räume und hat halt gelebt. Und dann eine Tür hat ihn quasi von dem großen Kirchenraum getrennt. Krass. Ja. Don Camillo. So eine Art, ja. Kennen das die Jüngeren überhaupt noch, Don Camillo? Na, Venusaffe? Also alle deine Memes sind total schal. Ja. Die Denke ist alt. Ich komme auch schon langsam so in so ein Alter, wo ich mir denke, so, das ist aber albern, wenn du jetzt weg sagst. Ja. Das ist schon uncool, wenn du cool sagst. So, weißt du? Es ist mir aber auch egal. Ja. Das ist ja das Schöne dran, irgendwie auch diese Denkweise entdeckt zu haben, dass man sich nicht mehr von Dogmen leiten lassen muss. Dass man auch entdeckt, dass man einen Scheiß drauf geben kann, was die anderen Leute denken. Ob man irgendwie so oder so oder so ist. Das Ding ist halt so die gewogene, einen Mittelweg zu finden. Ne? Ich meine, du kannst natürlich einen Scheiß drauf geben, was andere Leute denken, so, ne? Aber wenn du dann irgendwie selber so ein sehr mitteilungsbedürftiger Mensch bist, ja, dann ja, kannst du in aller Leute schon auf den Sack gehen und gerecht ist das auch nicht, ja. Ne? Kennen wir ja so Individuen, die so sagen, so, ist mir doch egal, ich mach das jetzt einfach, ja. Ja, so meine ich das, so meine ich das eigentlich, ne? Also es geht bei mir jetzt ja da um bei Memes oder so geht es ja um Sprache und ob ich jetzt mir, ich besitze zum Beispiel alle Alben von Belinda Carlisle und kann das sagen, ohne dass ich mir Gedanken drüber mache, ob das jetzt jemand völlig kitschig oder für den Arsch findet. So. Das, weißt du, so kulturell gesehen oder auch meine Ansichten halt, dass ich jetzt halt sage, ne, ich denke, wir sollten zum Beispiel eine andere Flüchtlingspolitik betreiben, weil das Chaos kann so nicht weitergehen. Ja, und das sage ich auch und lass mir den Mund halt nicht verbieten und lass mich auch danach nicht Nazi schimpfen von irgendwem. Das meine ich, diese Einstellung. Ne? Nicht, dass ich meinen Weg mit Ellenbogen irgendwie freiboxe oder so, aber ich habe hier meinen Platz, da stehen meine Beine, Füße nach unten und da gehe ich auch nicht weg, nur weil du meinst, du musst jetzt hier irgendwie mir zum Beispiel die Feminismuskeule an den Kopf knallen oder die Nazikeule oder was auch immer. Total besorgte Bürger, ist doch mal glasklar. Ja. Oh. Dann aber zu Iran schweigen. Also das mit der Feminismuskeule, ich habe nur gerade wieder dran gedacht, weil halt, ja, hier Besuch aus dem Iran. Ich weiß nicht mehr, wie die iranische Feministin hieß, aber die hat sich das Parteiprogramm von der Linken in Deutschland angeguckt und hat dann einen Brief an die Sarah Wagenknecht geschrieben, warum der internationale Frauenkampf für die Rechte der Frau in anderen Ländern, warum es nirgendwo Gehör findet. Also warum man davon nichts liest und dass es doch dann die Frauen hier so einfach haben. Also dass man sozusagen hier im eigenen Land wettern kann, und aber wenn es darum geht, wirklich was zu verändern, macht man das nicht. Und ich finde, mit den Staaten, die hätten zumindest eine nicht verkleiden sollen. So sozusagen noch sagen, ich achte so ein bisschen auf deine Gefühle, aber ich tue eine Statue nicht einfangen. Nee, also, Kunstfreiheit ist nicht beschneidbar irgendwie wie ein Bonsai. Die bleibt mal schön so, wie sie ist. Also wenn ich das zu entscheiden hätte, wenn ich der Papst wäre, würde ich sagen, nix da. gar nichts wird verhüllt, soll er draußen bleiben, wenn er sich das nicht ansieht. Die Option gibt es ja auch noch. Ne? Treffen wir uns halt am Bar. Ja, eben. Treffen wir uns im Kolosseum. Ja. Da, guck mal, da ist doch, da ist draußen ein Kreuz dran, verdammt. Ja, echt? Okay. Ja, da hat irgendwann haben die da so ein Ding dran gehängt über Christenverfolgung und so. Also. Echt? Da ist so eine Marmorplatte. Oder irgendein Papst steht da noch mit drauf. Oder nee, das ist die Renovierung durch irgendeinen Papst oder irgend so Kack. Das ist halt direkt im Vesuv-Treffen, da habe ich überhaupt nichts gegen. Das fällt dem auf einmal los. Ja, aber da soll man eigentlich auch nicht drüber scherzen. Weil wenn das, ich meine, der ist überfällig, ne? Schon lang. Irgendwie. Ja, das sind ja alle irgendwie, ne? Ich meine, die ganzen Päpste, die kommen ja dann ins Amt. Nee, der Vesuv. Oder was? Ach, der Vesuv. Ach so, meinst du, ne? Der muss mal jetzt so langsam, ne? Nee, der ist wirklich schon mehrere hundert Jahre überfällig. Weil ja. Es gibt ja Muster bei vulkanischen Ausbrüchen. Und der letzte war, wie wir durch Pompeji und so wissen, irgendwie 79, ich glaube nach Christus oder vor Christus? Vor Christus, glaube ich. Ja. Neapel ist nach wie vor, wächst an den Vesuv heran. Ja? Also das ist eine Großstadt, die haben wir sehenden Auges um einen aktiven Vulkan gebaut, obwohl wir daneben die Trümmer zweier antiker Städte in Lava gefunden haben. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Der Mensch ist einfach bekloppt. Aber daneben, ne? Das war nicht darunter. Genug Leute, die gesagt haben, so, ja, da ist halt die Leute, ne, die brauchen halt Wohnungen und die bauen wir da kann man noch ein bisschen dran verdienen. Dann kommen da Supermärkte in Kinos, Parkplätze, bauen wir alles dahin und so. Ja, und wenn dann Autobahn. Wenn einer ankommt, sagt die wie so, oh, der Vesuv, der wahrscheinlich, also der bricht vielleicht eventuell bald wieder aus, dann holen wir uns einfach so ein paar Gutachten, ja, und sagen ganz einfach so, nee, das dauert noch, ja. Nee, aber stellt euch mal die Archäologiearbeit in irgendwie 15.000 Jahren vor, wenn der dann schon mal wieder ausgebrochen war und wenn dann lauter Leute in den ausgegrabenen Ruinen der alten Städte mit ihren neuen Gadgets und so weiter waren und dann, wir haben in alten römischen Städten Mobiltelefone gefunden. Findest du da so eine versteinerte oder in Lava eingeschlossene Zeitung mit der Titelzeile Kein Grund zur Besorgung? So. Also das ist alles total vulkanophob, was ihr hier erzählt. Und deutsche Berge verhalten sich da nicht anders. Ja, Hashtag. Ja, klar. Wir wünschen immer mal wieder Stücke Erdreich ab und so, weißt du, da bauen wir einfach drüber und dann, weißt du, wenn dann die alten Häuser kaputt sind, da können wir neue bauen und dann schaffen wir Arbeitsplätze, ja, alles kein Problem. Immer positiv sehen, hey, keine Grund zur Beunruhigung. Atlantis wird wieder aufgebaut. Ah ja, sicher, da schütten wir Sand drauf und dann. Das passt schon. Eine Palminsel. Ja. Ich finde das gut irgendwie, keine Ahnung. Es ist witziger, oder? Alles so positiv zu sehen. Die können dann ihr... Nach den Wiederaufbau finanzieren sie mit Pizza, frisch vom Lavastein. Nicht schlecht. Ja, wobei eigentlich, dass man immer wieder einen Vulkan dran baut, hat aber auch einen Grund. Durch die Asche ist ja danach alles so super fruchtbar. Also nach dem Ausbruch, wenn es abgekühlt ist, tut wirklich die Fauna explodieren in Sachen Wachstum. Also ja, aber wenn dir der Geologe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass es ungefähr so und so oft in mehreren hundert Jahren zum Ausbruch kommt, ja, so ungefähr 2000 Jahre. Aber ein bisschen unter 2000 Jahre, also er ist schon länger überfällig. Ja. Und wenn du das nachweisen kannst, irgendwie anhand von Gesteinsschichten, würde ich mir trotzdem Gedanken machen. Weil da leben nun mal schon ein paar hunderttausend Menschen. Und sie haben tolle Fluchtpläne. Quatsch. Ich bin halt gespannt, wie man das mit einem Fiat... Nee, da gibt es doch dieses schöne GIF aus Japan, wo die Tsunami kam. Und wo man irgendwie eine Überwachungskamera sieht und dann sieht man ein Auto irgendwie die Straße lang fahren und dann der Typ an der Kreuzung war das, glaube ich. Der Typ fährt über die Kreuzung, fährt dann rückwärts, wendet und fährt gerade zurück und dann sieht man die Welle hinter ihm kommen. Und das wird man dann in Italien auch ganz viel sehen, nur halt nicht mit Wasser, sondern mit brennendem Stein. Das Irre ist ja... Teil. So schnell wie ich laber ja nicht. Da kann man ja ganz bequem von vorweg joggen, so, weißt du? Ja, stimmt. Das Problem ist eher der Rauch. Und ja. Die pyroklastische Wolke, die Pompeji zerstört hat, war 800 Grad heiß und 300 Kilometer pro Stunde schnell. Die besteht aus Staub und kleinen Steinen. Und wie gesagt, 800 Grad heiß. Sonst wäre das da Staub und kleine Steine. Ja. Sonst wäre das da nicht so schnell gegangen. Sonst wären die Leute da nicht am Hafen. Die wussten zwar, der Vulkan bricht aus. Und die Wohlhabenden und so, die waren auf ihren Schiffen auch schon auf See. Aber die Leute, die man dann da gefunden hat, weswegen Pompeji so berühmt geworden ist, die sind von einer 800 Grad heißen Wolke innerhalb von Sekunden gekocht und dann zur Asche verbrannt worden. Und die Asche hat sich dann erhalten. Raketenausmaße, so Sprengkopf. Ja. Da sollte man ein Bilderbuch drüber machen, was man Kindern vorlesen kann. Ja, das, wir haben ja glücklicherweise halt von Plinius den Bericht eines Augenzeugen, weil die sind von der Stadt gegenüber, sind sie schon mit Booten denen entgegengekommen, weil sie gesehen haben, der Vulkan rumpelt. Und Plinius war an Bord eines der Schiffe und hat dann später halt die uns überlieferte Geschichte geschrieben. Ich glaube, das muss ich mal in Latein übersetzen. Cool. Die Geschichte von Plinius. Ich sehe schon, wir haben hier jede Menge Möglichkeiten abzuzweigen, genau wie bei Gamergate. Ja, klar. Quatsch, alles super, Vielfalt, immer positiv sehen. Komm, Chris, sag doch mal was zu Mina und Herrn Pallenberg. Ja, genau, ich bin auch gerade noch so ein bisschen am Raussuchen, weil das ist echt ganz interessant, weil sich das alles tummelt in dem Gespräch dazu. Und zwar, ich fange mal von vorne an. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, das war diese kleine Posse, die es in Deutschland mal gab, genannt Fappy Gate. Und das war quasi vor ein paar Monaten, da hat sich unsere gute Freundin, die Jasmina Banaschek oder wie die heißt, zum Auffrischen, die ist ja diejenige, die wenige Tage nach meinem Gruberon-Artikel damals bei iRights Info so ein Gamergate-Hitpiece direkt geschrieben hat, die dann bei Netz gegen Nazis irgendwie behauptet hat, Gamergate wäre irgendwie eine rechte Hassgruppe und die sich da also immer ziemlich hervortut mit solchen außerweltlichen Behauptungen. Und bei dieser Sache mit, also es gab da, oder gibt immer noch diesen Blog, Mobile Geeks, heißt der, von diesem Herrn Sascha Pallenberg, der jetzt in Taiwan lebt und arbeitet, ist aber ein Deutscher, und der hatte irgendwie einen Artikel veröffentlicht auf seiner Seite von jemandem, der über irgendeine YouTube-Konferenz oder sowas geschrieben hat. Das ist eigentlich nicht so wichtig, aber auf jeden Fall hat sich dieses Leser irgendwie beschwert, dass bei ihr das irgendwie geklaut gewesen wäre oder so, weil sie vorher auch irgendwie was geschrieben hat. Und das ist dann irgendwie eskaliert und also erstmal haben die sich da irgendwie hin und her geschrieben und das, was dann halt eben dazu geführt hat, dass die Lesersushi da irgendwie, also diese Frau Wernerschek da ausgetickt ist, war, als sie ihn irgendwie den Pallenberg angeschrieben hat mit von wegen, sag mal, fäppst du dir gerade ein, also holst du dir jetzt einen drauf runter, und er dann halt so provokativ drauf geantwortet hat mit ja, natürlich, so nach dem Motto. Und das war natürlich wieder Sexismus und bla bla blub. Und natürlich haben alle möglichen Leute, die das mitgekriegt haben, was da so abgelaufen ist, dann halt diese Person da bei Twitter angeschrieben, woraufhin sie dann auch ihren damaligen Account gelöscht hat. Der hieß dann noch Frau Dingens. Das war auch dieser Name, unter dem sie irgendwie ihren Blog betrieben hat und so. Und dann war da eine ganze Weile lang Ruhe um diese ganze Sache, und jetzt hat also dieser Sascha Pallenberg so einen Preis gewonnen als bester Blogger des Jahres, und das auch von wohl so einer Gruppe, die da, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hießen, ich hatte das auch irgendwie aufgerufen, und Die haben in dem gleichen, in der gleichen, in dem gleichen Preisverleihung hat auch hier die Republika einen Preis gekriegt. Also die Initiatoren davon. Also das ist jetzt nicht so, dass diese Preisverleihung irgendwie von Rechtspopulisten oder so orchestriert wird. Und Sascha Pallenberg hat auch schon in der Vergangenheit für die Republika Vorträge gehalten und ist also durchaus jemand, der in dieser Netzszene ziemlich zu Hause ist, aber im Vergleich zu vielen, die da so sind, ist er halt da nicht so politisch unterwegs, sondern seine Seite ist halt so ein Tech-Blog, da gibt es irgendwelche Gadgets und so ein Zeug und das ist halt auch das, was ihn irgendwie da beschäftigt und es soll ja noch so Menschen geben, die so bei Technologie und solchen Dingen wirklich an Technologie und solche Dinge denken und nicht an Gender oder Privilegien oder weiße Männer, bla bla bla bla und so ein Scheiß. More women in them. Ja, ja, genau. Und diese Tatsache, dass er jetzt also diesen Preis bekommen hat, hat halt diese Frau Bernaschek wieder dazu animiert, sich darüber zu beschweren, dass ja ihr Harasser da irgendwie jetzt ausgezeichnet wird. Und dann hat sie ihn quasi so mehrfach erwähnt, ohne ihn zu erwähnen. Da halt davon geredet, dass er sie irgendwie bedroht hat und lauter solche Sprüche hat die irgendwie losgelassen. Und ich habe das mal so ein bisschen archiviert, diese Tweets und so, und dann hatte ich ihm das mal geschrieben, dass sie da ja auch behauptet, er hätte sie bedroht und ob er sich vorstellen kann, also den Herrn Pallenberg, ob er sich vorstellen kann, warum, wie sie da drauf kommt und was sie damit meint. Und ich habe ihm auch geschickt hier über Gregory Allen Elliott, der ja, da hatten wir ja auch schon mal in unserem GamerGate-Stream über gesprochen, da für eine ganze Weile kein Internet benutzen konnte, ins Gefängnis gegangen ist und so, weil ihm jemand vorgeworfen hat, er wäre irgendwie ein Harasser und würde irgendwie die Frauen belästigen auf Twitter und so ein Zeug. Ja, skandalös. Durchaus viele Parallelen hat zu dieser Nummer jetzt. Also wenn es nach Frau Bernaschek geht, dann würde es dem Herrn wahrscheinlich auch so ergehen. Und er hat dann jetzt seinen Beitrag von damals so ein bisschen geupdatet. Und das ist ziemlich interessant, denn zum einen zeigt er halt so den Chatverlauf, den er damals gehabt hat mit der Frau Bernaschek, wo sie quasi behauptet hat, dass sie da jetzt ganz böse angefeindet wird und deswegen bitte möchte, dass er ihren Namen quasi entfernt von den Sachen, die er veröffentlicht hatte. Also halt eben, dass sie das halt gewesen ist, die da mit ihm darüber gesprochen hat, über dieses ganze Zeug. Von wegen, du hast meinen Beitrag geklaut und von wegen, färbst du dir jetzt ein und so weiter und so fort, damit die Leute sie halt in Ruhe lassen. Und er hier quasi in diesem Gesprächsverlauf halt eben auch meint, so, ja, lass uns da mal drüber unterhalten und ja, das entferne ich jetzt alles und ich möchte auch nicht, dass du da irgendwie Probleme kriegst und so ein Zeug. Also sich wirklich ihr mehr Gutes getan hat, als ich ihr tun würde, so wie ich sie halt mittlerweile auch schon kenne, ne? Diese Dame, weil die ist ja uns ja schon mehrfach auch aufgefallen mit diesem ganzen Kram. Und jetzt kommt sie halt wieder um die Ecke und zieht da so ein Zeug ab. Und deswegen hat er das jetzt hier alles jetzt quasi wieder reingenommen, ihren Namen in diesen ganzen Sachen und halt eben auch diesen Verlauf da protokolliert, um halt mal aufzuzeigen, wie sie da halt eben vorgegangen ist. Und das ist auch richtig enorm hier, dass sie dann hier irgendwie meint, so, ja, ich habe Panikattacken und einen Nervenzusammenbruch erlitten. Und so ein Zeug, ne? Also sie ist natürlich das arme Opfer in der ganzen Nummer. Und ja, und dann verweist er hier auch in diesem, was er jetzt angehängt hat, an diesem Beitrag hier auch auf diese Gregory Allen Elliott Geschichte. Also ich weiß nicht, ob er das jetzt von mir hatte oder ob er das vorher schon wusste, hat er sich nicht so geäußert. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich interessant, sich das mal durchzulesen. Und da sind sie auf jeden Fall mal wieder richtig schön und vor allen Dingen zeigt er ja halt auch hier die Frau Leopold, ehemals Buzzfeed, über die haben wir ja auch schon ein paar Mal so am Rande gesprochen, das ist eine gute Freundin von Frau Witzorek und so. Und die hat wohl damals auch da gegen ihn ziemlich agitiert, als diese ganze Sache da auf dem Höhepunkt war. Und dann sagte er halt auch, dass die Witzorek, das wusste ich aber schon, dass sie da damals probiert hat, ihn von der Republika auszuladen, dauerhaft quasi, dass er da nicht mehr hingehen kann, weil das war nämlich damals auch so einer der ersten Punkte, wo ich mal irgendwie ins Grübeln gekommen bin, was diese ganze Republika-Nummer angeht. Das hatte ich nämlich damals sehr gut gemerkt, dass sie da irgendwie alle sofort irgendwie der Meinung waren, dass er ja so ein böser Mensch ist, der da auf gar keinen Fall hin darf. Und er schreibt hier sogar und verlinkt auf, also er hat das Buch von Frau Witzorek gelesen und verlinkt hier auch auf seine Amazon-Rezension, die er davon gemacht hat, die sich auch sehr gut lesen lässt. Also er hat sich da wirklich mit beschäftigt mit den ganzen Sachen. Es ist nicht so, dass er irgendwie nur sich hinstellt, so boah, alle doof. Hast du einen Link dazu? Ist alles in dem Artikel drin, aber den Artikel kann ich ja auch nochmal in den Chat tun. So. Willst du noch den Artikel auf Mobile Geeks? Genau, oder? Genau, darum geht's. Und dann mache ich den hier auch nochmal in den... Ich habe den im Chat schon mal gepostet. Du kannst ja auch einfach den Bildschirm teilen, dann sehen es ja die Leute. Wenn du es offen hast. Ja, aber da hast du schon recht, da sieht man mal wieder, ne, wie ja, diese Leute... Ja, also definitiv. Und dann kommen wir also halt eben auch... Aber ich habe ihm dann mal meinen GamerGate-Beitrag damals von der Ruhrbarone da verlinkt und halt eben die Reaktion danach von Frau Wernerschek auf das ganze Ding, also so Halbreaktionen, ich denke mal schon, also ich setze mal meinen Aluhut auf und sage, dass sie da damals diesen Beitrag so wenige Tage nach meinem da irgendwie geschrieben hat, auch weil die ganzen Clique da ja alle am Rotieren waren, ne? Also da waren sie auch alle dabei. Ich habe das ja letztens mal, dass es sich gejährt hat, alles mal nachgeguckt, wer da so sich damals zu geäußert hat. Und da waren so viele Gesichter dabei, die ich erst danach so richtig kennengelernt habe. Also diese ganzen Anti-Szene, inklusive hier diese Frau Rönnecke, die Feministin, die auch schon bei Republika so einen Vortrag gehalten hat und sich ganz bekloppt auf ihrem Podcast geäußert hat zum Thema Gamergate. Die war da damals schon mit dabei und viele andere auch. Und ja, da hat er dann gleich sich über diesen SZ-Artikel, der da drin ja verlinkt war, ist er gleich gestolpert, weil dieser Journalist scheint ihm auch schon bekannt zu sein. Da hat er auf jeden Fall mir bei Twitter zugeschrieben. Was hat er hier geschrieben? Ah, der liebe Hakan hat natürlich den GamerGate-SZ-Artikel geschrieben. Wer auch sonst? Rechercheverweigerer und Femtroll hat er dazu geschrieben. Was für ein Verweigerer? Rechercheverweigerer. Ah, ja, klar. Das hört sich ein bisschen nach unseren Talking Points an, damals, als wir noch GamerGate waren. Ja, ja, also, es ist auch immer... Ja, verdammt, was wollte ich gerade sagen? Ach ja, genau, dieser SZ-Typ, ne? Das war ja, muss man vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber zusagen, das war dieserjenige, der sogar diesen Dan Golding-Typen da von der Digra direkt in seinem Artikel verlinkt hat. Und dann meint er so, ja, der sagt hier auch so, ja, das ist quasi der O-Ton aus seinem Artikel. Dieser Heini da, den sie auch alle in diesen Gamers Are Dead-Artikeln verlinkt hatten, ne? Mit von wegen so, ja, hier die weiße männliche Identität und bla bla bla bla bla. Ja, aber warte, da muss ich kurz einhaken. Der Dan Golding, der hat auf eine wissenschaftliche Arbeit von Adriana Shaw verlinkt. Ja, Adriana Shaw hat in ihrer Arbeit geschrieben, dass es keinen Zusammenhang zwischen Identität und Gamer gibt. Und dass man jetzt noch mehr forschen muss, um den Zusammenhang dann irgendwann zu sehen. Also schon allein in der wissenschaftlichen Arbeit ist sozusagen der Talking Point ja eigentlich nicht da. Also ja, aber die wollen ihn ja unbedingt da drin sehen. Ne? Die meinen ja dann so nach dem Motto, muss man halt so lange weitermachen, bis man halt den Zusammenhang gefunden hat. Weil die arbeiten ja mal rückwärts von ihren Annahmen. Naja. Nee, das ist immer... kriegt man irgendwie immer wieder mit, wenn irgendeine große Umfrage, eine große Studie oder sowas da ist und man so, wenn man nur mit einem Ohr das Ergebnis gehört hat und schon vollkommen voreingenommen ist und man es dann in eine Richtung auslegen kann, die für die gut ist, dann kommen ja Dutzende Artikel raus mit, ja, hier, jetzt wissenschaftlich bewiesen, 9 von 10 Wissenschaftlern sind sich einig und... Also das kommt ein ums andere Mal. Also so funktionieren ja diese alle von diesen behämmerten Studien, die haben, auch mit irgendwie, was war das, 30% der College-Studenten würden vergewaltigen, wenn sie die Chance hätten. Das war ja auch so. Das steht sich überhaupt nicht in dieser Umfrage. Die Umfrage ist total behämmert, aber selbst das Ergebnis dieser Umfrage ist nicht das, was sie da zitieren. Ja, ist ja auch Advocacy Research, wie das auf Englisch heißt. Ne? Muss man vielleicht mal ein deutsches Wort zu erfinden, was auch so ein bisschen Propaganda. ist. Ja, also es ist halt so diese Art und Weise, dass man überhaupt nur nachforscht, um halt das zu bestätigen, was man ohnehin damit bestätigen wollte. Und anstatt zu forschen, um herauszufinden, was die Realität überhaupt ist. Ja. Pseudowissenschaft ist eigentlich. Ja, erst wird behauptet und dann wird halt eben nachgeforscht und vor allem in eine Richtung, wo man sich davon erhofft, dass es eigentlich diese Behauptung bestätigt. Ja, man macht das nur, damit es bestätigt und damit man danach dann die entsprechenden Forderungen stellen kann. Ich kann ja nochmal erinnern an die 1,4 Millionen Dollar Studie zum Thema, warum sind lesbische Frauen öfter übergewichtig als nicht lesbische Frauen? Und die Archäologin, die ich irgendwie auf Twitter getroffen habe, die sagte, sie forscht irgendwie römischer Besatzungsarchäologie in Großbritannien und sie ist der Meinung, dass auch Frauen in der römischen Armee gedient haben. Echt? Ja, die wollte das auch von mir nicht hören. Doch, man hätte auch Knochen von Frauen. Ich sag ja, kenne ich die Geschichte, das hat man irgendwie mal durch die Medien getrieben, stellte sich aber raus, dass die Frauen im Lagerdorf gefunden wurden und nicht im Lager. Ja, das kann nur noch eine Frage der Zeit sein. Ja. Das ist so, wer die Römer so studiert, der kann, mit der Linse kann man die Römer nicht sehen. Das ist unmöglich. Das gleiche lief auch mit den Wikingern ab, wo sie dann meinten, ja, die Shield Maidens, das wäre ganz normal gewesen, dass Frauen mit in den Krieg ziehen. Und völliger 50-50. Du hast den Soldaten Prostituierte mitgegeben, damit sie im Krieg nicht vergewaltigen. Ja. Deswegen findet man an dem Lager manchmal Knochen. Also, ja, und hier bei der Provinzarchäologie kommt ja noch dazu, dass sich die besetzten Völker wie die Briten, also die Vorläufer der Briten oder die Germanen halt auch mit den Römern vermischt haben, weil die Römer nämlich Knete hatten und richtige Häuser und so ein Kram und was zu essen. Und deswegen sind des Öfteren halt auch Mischehen entstanden, sage ich mal. Und die haben dann halt im Lagerdorf gewohnt, ganz einfach. Was haben die noch? Klospülungen, warmes Wasser? Wein. Römer müssen erwachsen werden. Ja, das stimmt. Check your Roman privilege. Ja, da kann man dann noch anfügen, dass der römische Hausherr verpflichtet war, seinen Sklaven vernünftige Unterkunft und genug Essen zu geben. Das ist heute nicht mehr so. Ja, müssen jetzt die römischen Sklaven rausgeschlagen. Nee, aber du kriegst ja nicht mehr genug Geld dafür, um dich in der Stadt vernünftig irgendwie unterzubringen, wenn du halt nicht... Früher konnte halt auch ein Mechaniker oder jemand, der im Supermarkt gearbeitet hat oder so, konnte von seinem Geld leben. Und heute gehen die Leute von Zeitvertrag zu Zeitvertrag und Zeitarbeit zu Zeitarbeit. Und das funktioniert halt auf lange Sicht so nicht. Also du bist auch so ein Bernie-supportender, dreckiger Kommunist, oder wie? Ich glaube, dass Klassenunterschiede die Gesellschaft noch eher sprengen werden als Rassenunterschiede. Ja. Und dass das eigentlich auch das richtige Ventil wäre. Weil im Endeffekt geht es ja immer nur um Geld. Also eben, 1% der Welt, wie viel waren das? 62% des Geldes? Das ist einfach krank. Das kann so nicht funktionieren und das sieht jeder denkende Mensch. Ja. Und da brauche ich nicht Kommunist für sein, wer das leugnet, dass das so nichts bringt. Dass wir so Bushs haben und Scheichs und Oligarchen und so ein Kack. Wer das nicht versteht, der hat einen Schuss nicht gehört. Das finde ich ja am heißesten an diesem Intersektionalismus bei so einer Rassenrecht und sowas. Nicht. Weil eigentlich beim Intersektionalismus sollte auch ökonomische Klasse mit reinspielen. Ja. Also Intersektionalismus hieße ja Solidarität, wenn Klasse da reinspielen würde. Oder wenn Klasse oder Geschlecht oder irgendwas keine Rolle spielen würde, dann würde das einfach wie früher Solidarität heißen oder Gesellschaftszusammenhalt oder auch einfach nur Rücksicht, Respekt, Tugenden, der ganze Blödsinn, der uns von den 68ern verkauft worden ist im Endeffekt, aber nicht von allen, ne? Da gibt es wie immer die Leute, die das wirklich gut fanden mit freiem Denken und so, und es gab die, die profitiert haben und sich hochgeschlafen haben bis zum Bundesaußenminister und danach BMW-Consultant, ne? Die sich haben alle vom Geld verführen lassen, die uns alle verraten haben im Endeffekt. Also ich als Ex-Grünen-Wähler bin und großer Fan von Joschka Fischer in meiner Jugend, weil der Mann einfach damals Drive hatte. Der konnte echt, ja, Hammer. Das, also ich habe Steinmeister, hat er sich nicht mit Bullen angelegt? Ja, aber das war ja genau das, was mein revolutionäres linkes Ich damals cool fand. Der hat auf den Tisch gehauen, während er einen Vortrag gehalten hat. Der hat lustige Vorträge voll. Der war ein guter Entertainer, der Mann, in seiner Jugend. Ein richtig voller Feuer und so, der konnte das schon. Und er wusste, wie er die Leute bei Laune gehalten hat. Auf jeden Fall. Der war schon nicht schlecht als Politiker. Aber er hat sich komplett verkauft. Ja. Der hat dasselbe gesagt wie ich, aber das hat er irgendwo zwischen drei Frauen und ein paar Armani-Anzügen verloren, nehme ich an. Ja, aber ich finde das abgefahren, dass dieser Klassen, also es ist ja nicht mal Klassen, weil Klassen impliziert ja, dass das irgendwo abgeschlossen ist. Und dass man irgendwann ist man in einer Klasse und dann ist dann irgendwann eine Klasse höher oder auch nicht. Aber halt einfach, dass einfach diese finanziellen Unterschiede, dieses ökonomische, dass das vollkommen ignoriert wird von diesen ganzen Menschenrechte, Feminismus, sonst was. Und obwohl die das eigentlich, wenn man so nach den, selbst wenn man nach deren Definition von Intersektionalismus geht, sollte das eigentlich bei denen genau reinhören. Aber kapitalistische, finanzielle Klasse hat bei denen immer den untergeordneten Rang von allen Unterdrückungsdingern, die sie sich da zusammenstückeln. Es ist immer tausendmal wichtiger mit Rassismus und Sexismus. Obwohl deswegen nicht hier die Armen leiden im Westen. Ich meine, die Intersektionalität, die macht ja ein Stück weit auch Sinn irgendwo, aber das ist in meinen Augen so ein Glaubenssystem, was dir dann Atheismus werden, aber an irgendwas noch glauben, dir einfacher macht. Also ich habe immer so das Gefühl, dass die Leute dann nicht mehr in Religion glauben, sondern so ein Konzept übertrieben ernst nehmen. Und dann aber sowas wie, weil es ja dann eher so mythisch ins Glauben geht, ins Nichtwissen und einfach mal daher schwätzen, tun sie dann sowas wie ökonomische Klasse einfach ausblenden. Das ist zu schwer. Das ist zu kompliziert, ökonomische Klasse. Und generell Ökonomie, das ist, also du kannst kein Schwarz-Weiß-Denken haben. Vor allem, wenn du in der Universität warst und irgendwie einen dicken Abschluss hast und reiche Eltern hast und sowas, dann das kriegen die nicht hin, weil sie selbst in der Grauzone sind. Ja. So eine Witzurek oder so. Was mich eigentlich zu einem weiteren Punkt auf meiner halb professionell geschriebenen Liste hier bringt. Habt ihr den Hashtag Deutschlandbeleidigungstag mitgekriegt? Nein. Nein, aber das klingt schon so, dass mich gleich voll aufregen wird. Also, ich habe so krass das Gefühl, dass das der Grund war, warum mein Twitter-Account, wer es vielleicht gesehen hat, mein alter Twitter-Account Can't Stop That Doctor wurde gesperrt. Und ich glaube, es war wegen diesen Idioten, die ich da so ein bisschen angeledert habe. Okay. Liegt mir am nächsten. Das war halt das letzte, wo ich richtig auf die Kacke gehauen habe. Ja, aber ey, also das war auch, da war ich teilweise auch an Punkten, weil ich versuche ja auch meinen Twitter-Account so frei von richtiger, also ich will eigentlich niemand beleidigen und wenn, tue ich das vielleicht manchmal unterschwellig, aber nicht so, der Doktor ist da halt, hat eine losere Zunge als ich, ne? Aber die hat bei mir echt bei diesem Tag auch sehr locker gesessen. Es waren die üblichen Antifa-Verdächtigen, Deutschland-Hasser, Eihard, Volkstod, Idioten, wie immer. Und absolute Rassisten, absolute Rassisten, die dir dann stundenlang einen davon erzählen, wie sie nicht rassistisch sein können, obwohl sie dann immer wieder mit Rassismus kommen. Also es ist einfach nur blankes Chaos unter diesen Leuten und die haben absolut ja kein Hirn, meiner Ansicht nach. Ich habe mich da, glaube ich, über eine Stunde lang mit einem darüber unterhalten, dem er halt die ganze Zeit auftischen will, dass Rassismus ja nur seine Definition von Rassismus ist, die einzige, die gängig ist, na, und die beinhaltet halt, dass Rassismus gegen Weiße nicht existiert. Ich bin halt einer, der sagt, Rassismus kann gegen jede Rasse existieren. Es kommt auch auf Individuen an, weil der Rassismus, den er mir aufgetischt hat, den gibt es. den gibt es natürlich, aber er ist nur ein Teil des Rassismus, er ist nicht Rassismus allgemein. Und dann kommt er mit so Scheiß an wie Reverse Racism existiert nicht. Ja, natürlich existiert es nicht, weil es einfach nur Rassismus ist. Ja, also es ist so. Ja, dieses Racism equals Power plus Prejudice, das ist halt auch so ein tolles Schlagwort, was aber halt einfach logisch nicht aufgeht. Also. Könnte nicht mal jemand eine Umfrage machen, wie die Menschen Rassismus definieren? Einfach mal so, weiß ich, irgendjemand, der eine Doktorarbeit schreiben will. Das wäre doch eigentlich mal eine, hier, vielleicht hört uns ja jemand zu oder hört sich das später an. Du suchst ein Thema für deine Doktorarbeit, befrag doch die Leute mal, wenn du Soziologie machst oder so, was sie unter Rassismus verstehen. Und ich möchte wetten, dass es unter 10% sind, die die intersektionale Definition ankreuzen. Ja, sehe ich auch so. Okay. Ja, seine geht zu der Umfrage auf seinem Campus spazieren, dann sind es 100%. Ja, eben, deswegen repräsentativ und am besten auch nicht von irgendeiner Infratest oder so, das müsste man wirklich unabhängig machen, ja? Und eine genau ausgesuchte, einen schönen Schnitt machen, Alter, Klasse und auch sogar Rasse oder Nationalität, wie auch immer man das nennen will, Rasse ist immer für mich so ein komischer Begriff. Ich meine, guck dir diese Idioten an, ne? Für die ist das rassistisch, für die ist das wirklich rassistisch, wenn du jeden Mensch als equal ansiehst, ne? Wenn du denkst, ja, jeder Mensch ist gleich. Es kommt darauf auf seine Taten an, auf seinen Charakter und nicht auf seine Hautfarbe oder Herkunft oder Religion oder das. Ne? Das sind denn die dich dann für diese Aussage als Rassist beschimpfen, wo ich mir denke, sag mal, wer hat euch, sag ich mal, eine Faust in den Arsch gerammt, sodass jetzt alles am Bluten ist in. Ja, die nennen es ja dann eine rassistische Microaggression. Microaggression, Alter. Eine Microaggression sollte halt auch eine Microreaction hervorrufen. Also, das ist gut. Ne? Keine Ahnung. Also so, ich kann schon verstehen, dass wenn man dann zwanghaft versucht, nicht die Hautfarbe zu sehen, bei einem Verbrechen, wo dann sagen wir jetzt Skinheads einen Schwarzen verprügeln, aber wenn man das in dem Moment dann zwanghaft versucht zu machen, nicht die Hautfarbe zu sehen, kann ich das verstehen. Aber im Allgemeinen ist der Grundsatz, dass man Menschen einfach nach Charakter beurteilt und einfach die Person, die vor einem ist, beurteilt und nicht jemand mit blonden Haaren oder mit schwarzen Haaren, der jetzt sicher schlecht verhalten hat 10-mal und ich jetzt bei mir der 11. Blonde vor mir steht und ich sage, alle Blonde müssen blöd sein. Also, dass du einfach jedem Menschen eine Chance gibst, unabhängig von den Infos, die du von anderen hast. Also, ich weiß auch nicht. Das ist einfach lächerlich. Also, und vor allem merken die gar nicht, wie ähnlich die den Leuten sind, die sie so sehr hassen. Nazis. Die reimen gar nicht, dass die eigentlich genau gleich mit ihrer Scheiße sind, wenn sie zum Beispiel alle Männer für etwas hinstellen, alle Weißen für etwas hinstellen wollen. Oder allgemein, ne? Die sind ja immer so, die denn irgendeine Gruppe nehmen. Oder alle Gamer sind böse oder alle dies und das, ne? Und dann kommen sie immer an, wir sind so viel besser als Nazis. Nein, ihr seid genau gleich. Ihr habt nur andere Angriffsflächen und Punkte, die ihr durchsetzen wollt. Und wie ihr an eure Ziele kommen wollt, das nimmt sich nicht mehr viel. Ich finde das auch, ich habe das auch getweetet irgendwie, ich finde das ein bisschen hart. Ich bin dann, nach deren Definition bin ich Tätergeschlecht, Täterrasse und Tätervolk. Was soll ich noch alles auf meine Schultern laden? Das sehe ich irgendwie auch, das steht auch, was wir vorhin besprochen haben, Old Gamer, das passt auch gerade dazu. Ne? Also auch zu sagen, nee, jetzt reicht's mir auch langsam mal. Mit dem türmt mir doch noch mehr Scheiß auf. Was soll das denn? Ich habe an nichts von dem Schuld. Ich habe nie einer Frau was getan. Ich habe nie irgendwen, ich bin nie im Stechschritt marschiert. Ich habe verweigert. Markus, warst du nicht auch derjenige, der dann irgendwie so eine Diskussion mit so einem Twitter-Heini hatte, der dann irgendwie meinte, ja, wir müssen uns ja noch dafür schämen, was unsere Urgroßväter in Deutschland getan haben? Ja. Da dachte ich auch so, bist du ein bisschen behindert? Dann kann ich ja bei mir sagen, mein Opa hat sein ganzes Leben eine Narbe im Gesicht gehabt, weil er für Hitler nicht den Arm gehoben hat. Und scheine ich ja außen vor, weil mein Opa hat es nicht getan. Mein Opa hat es getan, der war Arzt in der Wehrmacht. Ich weiß nicht, ob er ideologisch war, aber meine Oma hat schon gesagt, dass sie, glaube ich, damals schon recht euphorisch waren. Ich habe da nur einmal mit ihr drüber gesprochen. Ne? Aber trotzdem bin ich doch nicht dafür verantwortlich, was die für eine Entscheidung getroffen haben. Bin ich dafür verantwortlich, was meine Eltern machen? Nein. Wie krass ist denn das eigentlich? Ich würde sagen, das große Problem an der Geschichte ist ganz einfach, dass hier wirklich die ekelhaftesten Eigenschaften angedichtet werden, nur um halt einen Angriff gegen dich zu legitimieren, weißt du? Und das sehe ich bei solchen extremen Menschen immer wieder, dass es denen weniger um die Ideale geht, die sie so immer als Begründung angehen. Die wollen einfach nur Stress machen, weißt du? Das sind Extremisten. Macht wollen die. Die wollen nicht nur Stress machen, die wollen Macht. Ja, Mittelrecht. Und das ist halt eben die Sache, ja, dass die du da auch durchgehend als roten Faden immer wieder erkennen kannst, dass halt eben bei denen der Zweck immer wieder die Mittel heiligt, ja. Die stellen sich hin und sagen halt irgendwie, ja, wir sind jetzt hier die moralische Instanz und so, aber alle Männer sind schlecht und alle Männer sind potenzielle Vergewaltiger und Frauen geht's ja auch so übel und die werden überall harassed, keine Ahnung, schaffen Klima der Angst und beleidigen eigentlich Männer damit, weil, sorry, aber Männer sind keine Vergewaltiger. Vergewaltiger sind Vergewaltiger, aber Männer sind keine Vergewaltiger, ja? Und die sehen das halt einfach nicht, weil die schon so in ihrem ideologischen Drill drin sind, dass sie halt eben nichts anderes können, außer attackieren, attackieren, attackieren, weil wenn sie nämlich falsch liegen würden, ja, dann würde das ewig zurückprellen, ja, wie ein Gummiband, das du schon seit 10 Jahren lang ziehst, weißt du? Und deswegen versuchen die natürlich auf Biegen und Brechen auch über ihre Feindbilder zu bestätigen, ja. Kinder, macht das einfach. Setzt euch den Arm. Was ist das Problem? Was ist denn los mit euch? 45. Was ist denn los mit euch? Ja? Setzt euch mal hin. Ich bin 40 Jahre alt, ja, und habe erst letztes Jahr meine Meinung von radikal links auf Mitte geändert. Es ist möglich. Das ist, man kann diese Kappe abstreifen und man kann in die Welt gucken, wie sie ist. Und es ist nie zu spät, die Realität zu erkennen. Echt. Das meine ich vollkommen ernst. Ja. Ich meine, das ist auch irgendwie alles, die entlarven sich ja zum Glück über selber. Ne? Wenn du dir da irgendwelche Antifa-Accounts anguckst, die dann so Gruppenbilder posten und die sind dann alle so vermummt und mit so T-Shirts, wo ein roter Stern auf ist und alle haben so Knüppel in der Hand, ne? Ich meine, das sieht einfach aus wie ein roter Schlägertrupp. Ja, ich meine, ich kann mich ja irren und die möchten irgendwie, weiß ich nicht, alten Omas so einen Ersatzstock anbieten, damit die über die Straße kommen oder so, weißt du? Aber für mich macht das erstmal den Eindruck, als sind das nicht unbedingt so die besten Leute, verstehst du? Und vielleicht dann auch nicht so geeignet für die Ziele, die sie da so sich setzen. Ja, wie, weiß ich nicht, Verbesserungen unserer Gesellschaft durch jener, durch oder mittels jedem Grund oder diesem Grund oder so, weißt du? Ich glaube, bevor du da anfängst, irgendwie, keine Ahnung, Kampf gegen Kapitalismus und Rassismus und Frauenhass und so weiter anzufangen, musst du erstmal vor deiner eigenen Haustür kehren oder vielleicht mal lernen, ein netter Mensch zu sein. Weißt du, das wäre schon mal ein Anfang. Und dann, wenn du das bist, dann kannst du in die Welt gehen und sagen so, ja, okay, machen wir mal was gegen Sexisten und so weiter. Ja, weil dann ist nämlich die Gefahr auch relativ klein, dass du da irgendwie, weiß ich nicht, Leute wegen Kleinigkeiten unter Beschuss nimmst. Auch nochmal zurück zu Antifa, da hatte ich ja auch auf meinem alten Account noch so ein lustiges Gespräch mit einer unter, wie hieß der Hashtag nochmal, Deutschland? Beleidigungstag. Genau, Deutschland Beleidigungstag, so lass mal. Da hat halt jemand irgendwas, jemanden angegriffen, der halt gegen Deutschland Beleidigungstag was getwittert hat. Nicht dann nur so in Quotes, er widerspricht unserer linksextremistischen Ideologie, er muss ein Nazi sein. Dann kam ich als Antwort zurück, hahaha, ihr habt scheinbar keine Ahnung, was die Antifa ist, Lachsmiley. Ich dann zurück, okay, dann lasse ich mir das mal vom Antifa-Netzwerk erklären. Da habe ich da so einen Tweet vom Antifa-Netzwerk dazu gefügt. Die Notwendigkeit für terroristische Gruppierung innerhalb der Linken. Heute Diskussionsrunde in Mannheim. Hashtag RAF. Ja. Ja, das ist so eine Art. Und der Witz ist ja auch, dass das alles, wir reden die ganze Zeit über die explodierenden Zahlen von strafrechtlich relevanten Fällen in Propagandadelikten. Ne? Aber ein Großteil der Tweets unter Deutschland Beleidigungstag erfüllten Straftatbestand nach Paragraph 90a im Strafgesetzbuch. Und da steht nämlich, dass man Deutschland nicht in dieser Form beleidigen darf. Ich finde das okay, dass das nicht auf Satire angewendet wird und so. Aber auf Leute, die unter Hashtag RAF tweeten, die würde ich mir auf jeden Fall mal näher ansehen, ne? Diese Fälle. Und wenn die irgendwie Blutbäder und keine Ahnung was verlangen, würde ich mir die auch näher ansehen, weil das ist nichts anderes, nur rot lackierte Scheiße, weil die anderen sagen genauso alle Ausländer, kriminell und alle und genauso ja. Gehen die doch auch ab. Das ist total irrsinnig. Das fand ich auch ganz cool, als ich das gelesen habe. Ich folge ja einem von der Linken, so einem jungen Politiker. Ach, der, ja. Den Christopher Peach, und der hat ja jetzt ja auch getweetet, dass er jetzt auch sich darüber nachdenkt, also weil er hat halt sehr, sag ich mal, strenge Punkte zur Flüchtlingspolitik, halt auch, ne, strafmündige Ausweisen, dies und das und jenes, ne, Kontrolle, das und jenes. Mhm. Und dadurch wurde halt von den Antifanten als Nazi betitelt, was sowieso das Lustigste ist, ne? Dass die Antifanten jetzt irgendwie die Linke als Nazis betiteln. Also, ja. Und da hat er jetzt ja auch dazu getweetet, dass er jetzt wahrscheinlich es auch ja, vor Gericht dann bringt, also dass er jetzt wohl endgültig die Schnauze auch von den Leuten hat und auch zeigen will, so von wegen, ne? Das ist ein Straftatbestand, wenn du jemanden hier als Nazi bezichtigst. Das ist halt auch irgendwann wirklich gehirnlos. Mhm. Also ich meine, klar hat er da Struktur, wenn du weißt, wer der Feind ist, sagst du, Deutschland alles doof oder Ausländer alles doof, aber irgendwo ist es halt echt schon lächerlich. Also wenn dann die Linke sich gegenseitig vorwirft, rechts zu sein, weil man auch einen Punkt hat, über den man sprechen muss in der Einwanderungspolitik, der jetzt nicht so angenehm ist, aber der nicht dadurch besser wird, dass man nicht drüber redet, also das ist halt Kindergarten. Also, da fällt mir das immer ein, dass Affen tun sich gegenseitig mit Fäkalien bewerfen, je nachdem wie ranghoch das andere Tier in der Rangordnung ist. Das heißt, wenn dann da der Alpha-Affe dasteht und der er hat ein besonders schönes Fell und ist sozial erhaben sozusagen in der Gruppe, und dann werfen die anderen dann Scheiße drauf. Und wenn ich dann mir sozusagen als linker Politiker die Arbeit mache, ernsthaft über Einwanderung nachzudenken, und dann meine anderen linken Affen Scheiße auf mich werfen, weil der mal gearbeitet hat und was hinbekommen hat, dann, ja, irgendwie so erinnert mich das dann, dass man sozusagen mit Scheiße auf die Leute wirft. Also, ich meine, wie war es bei der Bild? Die meisten der Antifanten sind ja noch irgendwie so 90% Leute, die bei Mami zu Hause leben, oder? Ich kann nicht mal wirklich sagen, dass die Antifa links ist. Das sind einfach nur Arschlöcher. Ja. Die stehen ja für nichts, sondern die stehen für totale Apathie und alles kaputt machen, und wir schmeißen denen hier einen Stock in die Speichen und denen hier und denen hier. Die stehen selbst für nichts. Mhm. Also abgesehen vom Namen, aber wow, ist nur ein Alibi. Ja, das ist halt dieses Stress machen, und dann wird es am Ende mit irgendeiner komischen Ideologie gerechtfertigt. Ja, die würden sich nirgendwo politisch einordnen, weil sie nicht politisch sind. Das sind einfach nur die sind antipolitisch. Ich habe mit denen nichts zu tun. Ich habe die halt so zum Beispiel Linksextremisten gesehen, also so wie Rechtsextremisten halt, ne, auch nicht wirklich AfD jetzt, sage ich mal so. Aber Rechtsextremisten haben doch wenigstens eine politische Agenda. Die AfD wollte in meiner Stadt am Samstag einen Wahlstand machen. Leider hat ein Unbekannter vorher Buttersäure dort verteilt. Dann musste die Chemiekolonne der Stadt anrücken und den Platz chemisch reinigen, und die AfD konnte ihren Stand da nicht machen. Ja. Und ich habe schon Leute gesehen, die gesagt haben, das ist sicher eine False Flag. Ja. Natürlich, alles ist immer eine False Flag. Ja, die AfD würde sich sicher vor dieser Kommunalwahl ihren Standplatz mit Buttersäure ausgießen, wo sie noch nie irgendwie bessere Chancen hatten, als Stimmen zu fangen, als an diesem Samstag. Ist eigentlich mal mehr Info rausgekommen zu dem einen linken Politiker, der da irgendwie in Kiel angestochen worden wurde? Der war das selber. Das haben die Ärzte. Die Ärzte haben gesagt, die Verletzung hat er sich selber beigebracht. Das ist auch schon so. Das ist in den Medien so kommuniziert worden, dass die Ärzte zumindest große Zweifel hegen und sie der Meinung sind, dass er sich das selber beigebracht hat, ja. Und die Linke, es hatten auch Leute von der Linken so halbherzig, so, ja, das hätten wir uns nicht vorstellen können und so, und aber er ist ja jetzt noch irgendwie angegriffen und das klären wir auf, aber das heißt ja im Endeffekt, das ist wohl dumm gelaufen. Ich meine, es gibt überall Leute, die dann so einen Jesus-Wahn haben. Ich erinnere mich, ich habe früher in der Kneipe gearbeitet, Und irgendwann hatten wir Messerstecher da. Die kamen zu der Zeit aus Jugoslawien, was jetzt vielleicht ein lustiger Pun ist, aber die hatten hier Asyl gesucht. Nee, nicht aus, aus Albanien kamen die. Und waren so zu fünft und standen da. Und dann irgendwann riss sich jemand los, der, der schon schwer betrunken war, mit nacktem Oberkörper so ungefähr, sah denen entgegen und sagte, nehmt mich, ich bin Jesus. Und ist auf die zugelaufen. Das habe ich, hab ich selber erlebt. So ähnlich ist das dann. Ja, das ich weiß auch nicht. Ich wollte vorhin eigentlich nochmal dazwischen grätschen, weil er gesagt hat, dass die Linken sich jetzt gegenseitig als Nazis bezeichnen und so. Und ich meine, eigentlich ist es nicht schlecht, dass die sich gegenseitig mal um Prüfstand schicken, so, weißt du? Natürlich wird diese Diskussion wieder nirgendwo hinführen, aber ich meine, im Endeffekt ist es wichtig, dass man sich von Extremisten distanziert. Ne? Es sind keine Diskussionen, aber es ist einfach nur sich ein gegenseitiges Brummbeleidigen. Ja, naja, auf jeden Fall gilt es halt aber auch für alle Seiten, ja. Und bei der AfD ist es genauso, dass halt eben die Leute sich von so Rechten wie dem Höcke und so weiter mehr distanzieren sollten. Und ein Problem, was ich hier in der Geschichte einfach sehe, ist halt, dass die Medien, die nehmen einem diese Chance, ja. Die sagen dann halt eben, ja, besorgte Bürger sind alles Nazis und so. Ja, gut, über die Linken wird jetzt nicht so viel geschrieben. Aber da wird einem halt die Möglichkeit genommen, sich von denen zu distanzieren und da hast du eigentlich schon die ganzen Leute, die dann sagen, was, wie, du warst auf einer AfD-Demo, da wusste ja gar nicht, dass du ein Rassist bist, so, weißt du? Mhm. Genau, ja, das hätte ich... Pegida alle über einen Kamm geschoren werden. Ja, das ist auch nicht dasselbe, aber viele Leute denken halt eben, AfD und Pegida, das wäre jetzt ein und dasselbe. Und Nein, ich meine nur die Art, da laufen ja auch genug Leute mit, die sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit Ausländern, aber was da gerade passiert, gefällt mir nicht. Weißt du, wenn wir die ganzen Moderaten von der linken Ecke und die ganzen Moderaten von der rechten Ecke mal an einen Tisch kriegen würden, ne? Boah, hätten wir da viele Probleme gelöst, oder? Dafür bräuchte man Weltraumaffen. Dafür bräuchte man. Ja. Das stimmt. Und zu dieser Messerstecher-Geschichte, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, False Flag, das wird immer so schnell rausgehauen, ja, aber ich meine, im Endeffekt, spielen wir mal Teufelsadvokat, ja, gehen wir mal davon aus, es war ein False Flag. Warum? Ja, warum machst du einen False Flag? Natürlich, um die Opposition irgendwie zu diskreditieren, ja, um die halt schlechter darzustellen. Oder wenn du ein echt krasser Narzisst bist halt. Aber ich meine, False Flag ist bei der Sache ja bestätigt, hat er ja gesagt, dass der Arzt gesagt hat. Ich bin Jesus, ja. Also, das kann auch eine Persönlichkeitssache sein. Das würde ich jetzt nicht auf die Linke an sich oder sogar auf die Antifa schieben wollen. Bei so einer Geschichte... Es gab es ja in Amerika bei Black Lives Matter ganz viel, dass die dann halt, hier sind rassistische Sachen gepostet worden und so weiter. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Leute, die das halt gemeldet haben, die waren, die es gepostet haben. Und wenn er das überlebt, sozusagen, ne, wird er immer der Held sein. Der er hätte freie Kost und so nie. Ja, kennen wir alles. Das ist halt eben die Sache mit dem Missinterpretieren. Da fällt mir auch eine lustige Geschichte ein. Irgendjemand hatte da auf Twitter wohl ein Bild hochgeladen und sagte so irgendwie, ja, hier in meiner Schule ist es passiert. Und dann so einen Wasserspender gezeigt und oben drüber stand Monika. Mhm. Ja. Und dann hat ihm wohl einer aus seiner Klasse oder von derselben Schule, ich weiß es nicht genau, geschrieben irgendwie so, ich habe genau gesehen, wie du den Sticker da hingeklebt hast, also bloß auf. Du mit deiner Scheiße, weißt du? Ja, wobei, dann haben ja Leute geschrieben, das haben ganz viele Leute gesagt, dass sie von der Schule sind und das gesehen haben. Das ist eine False Flag praktisch. False, ja. Ja, und selbst... Niemand traut niemandem, es ist totale Paranoia. Selbst wenn das ein Nazi dahin geklebt hat, dann war das ein Nazi. Und der wird sich ganz schön sicher gewesen sein, dass ihn keiner sieht. Also, aber das Ding ist ja, den einen Nazi gibt es dann überall. Das Ding ist ja aber, dass auf beiden Seiten, sag ich mal, so viel Beweise gefaked werden heutzutage, nur um politische Agenten durchzuführen, dass du nichts mehr ernst nehmen kannst. Das ist das Traurige. Du siehst immer so, hast erstmal den Hintergedanken, ist das wirklich echt oder nicht? Nee, das ist vielleicht auch daran, dass unsere Politiker uns das seit Jahren vormachen, dass das so geht. Und unsere Geldsäcke und die ganzen Steuervermeider und wie sie alle heißen. Ne? Das Internet macht lernen das. Globalisierung heißt es. Aber bei diesem Wasserspender, da fand ich die interne Logik allein schon geil, weil da sind ja keine zwei oder drei Spender, das ist ein Spender und dann steht da Colored Only. Das heißt, der eine Wasserspender ist nur für Schwarze. Ja, das macht nur Schwarze dürfen nicht aus dem Wasserspender trinken, keine Weißen. Und dann, was natürlich auch noch, da stand nicht colored only, oder colors only, sondern colors only, also nur Farben. Okay. Also nur LGBT-Leute, okay. Genau. Das war ein Wasserspender zum Pinsel ausspülen. Ich habe ja auch ein paar von den Deutschland-Verrecke-Typen wirklich dazu gebracht, mit mir zu diskutieren. Und ich habe halt immer die gleiche Frage gestellt, was sie mit Bildung und Nahrungsversorgung und all den Sachen machen wollen, wenn sie den Staat abgeschafft haben. Und dann kommt immer, ich bin nicht utopisch genug und ich kann nicht, das sind so die gleichen Sachen, die die Bolschewiki damals erzählt haben, wenn sie jemanden gefragt hat. Der Markt. Ja, so ungefähr. Das wird Che Guevara für uns erledigen. Ich habe keine Ahnung, welcher Heilige irgendwie das... Aber das klären wir irgendwie, wenn wir den Rest irgendwie umgeworfen haben. Wie so kleine Kinder. Wie dumm seid ihr eigentlich? Ja, alle leben dann in Kommunen so und wir leben von dem, was wir im Wald finden. Ja, ein bisschen gefallen werde von Leuten mit Chemtrails, Junge. Ja, okay, dann lass mal jemanden im Wald Holz hacken, sich die an den Finger abhacken. Dann brauchst du Betäubungsmittel. Wo findest du dann das? So viel Mond. Keiner würde doch einen Tag im Wald aushalten, wenn du ihn irgendwo aussetzt. Nur mit einem Brötchen. Ja, ohne Smartphone. Nee, aber das meine ich halt. Das ist übrigens interessanterweise, ist das eine Parallele zu Fight Club mit dem Projekt Chaos, weil da wird ja auch nichts an die Stelle gestellt. Sondern ja. Da wird einfach nur gesagt, wir machen jetzt das bestehende System kaputt bei Fight Club. Ja, das ist halt das, was ich meine. Die haben selbst nichts. Die bringen nichts an den Tisch, sondern die wollen nur Kram zerstören. Die wollen, die wollen alles relativieren, alles ist scheiße und das ist unglaublich frustrierend, wenn man sie ernst nimmt, deswegen sollte man sie nicht ernst nehmen. Ich finde es ganz gut, wenn die Antifa-Leute auf die Linken scheißen, weil je extremer die Extremisten werden, desto mehr hat man die Gelegenheit, in der Mitte was zu finden, weil die Extremisten nicht in der Mitte mitmischen. Ja, und so je mehr sie halt auch den anderen auf den Sack gehen, und das ist ja halt die schöne Parallele zu der Geschichte von Chris mit dem Herrn Pallenberg, damit hat dieses ganze Drama um diese Clique, und er beschreibt es sehr schön da auch in dem Artikel und die Zusammenhänge, und wieder lesen vielleicht 1000 oder 10.000 Leute was darüber, ne? Und merken und sehen diese Muster vielleicht und sehen, dass die sich überall wiederholen. Und wenn das sich weit genug ausbreitet. Und ich denke, so weit sind wir davon gar nicht entfernt, weil jeder denkende Mensch inzwischen, der auch nur auf einzelne Äußerungen aus dieser, ich sag mal, grüne Feministin etc. Ecke, die Leute werden doch schon ausgelacht. Also Claudia Roth ist ein einziges Meme. Die sieht aber auch aus wie Big Red. Ja, aber das nimmt doch schon keiner mehr ernst. Eigentlich ist es so ein bisschen, glaube ich, wie bei Gamergate damals, vor langer Zeit, dass der Sieg eigentlich schon fast unaufhaltsam ist. Ne? Dass sich der gesunde Menschenverstand vielleicht zumindest, also wenn auch wahrscheinlich wieder nicht im großen Maße mit Umverteilung der Vermögen in einer gewissen Art und Weise oder so, aber dieser kleine Kampf gegen die Arschlöcher, die alles regeln wollen und die Sprache irgendwie modellieren und Gender, bla bla, ich glaube, das kippt, wenn das nur genug Traktion kriegt. Die Pyramide steht so auf der Spitze und wackelt. Ich weiß aber nicht, ob man das so vergleichen kann. Also das Ding bei Gamergate war einfach, das hat nur die absolut verrücktesten, durchgedrehtesten Feministinnen angelockt. Ja, weil das war einfach so ein Thema, da interessiert keine Sau. Darf ich mal kurz Breaking News? Ich habe Breaking News, und zwar auf Twitter. Da hat jemand gefragt, hat sich Schmalenberg, also Herr Pallenberg, schon als Gamergater geoutet? So viel erklären. Und jetzt pass auf. Hier, die Bernaschek schreibt ihr, also deutsches GG hat sich schon als Fan gezeigt, von daher. Willkommen! Hiermit nehmen wir dich. offiziell in die geheime Bruderschaft des Patriarchats auf. Ich frage mich auch, wen die von uns noch lesen kann, weil wir sind ja alle schon lange geblockt, oder nicht? Für mich könntest du jetzt, ja. Ich weiß nicht, ob ich schon geblockt bin. Ich möchte jetzt bitte mal von allen ein Patriarchatslachen hören. Ich bin die Vorschrift. Leute, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. So, dann kommt Rainer Siegel und sagt, alle fünf. Wir sind gerade sechs hier. Wir sind sechs. Ich wollte gerade sagen. Und dann kommt jemand anders, und den wir aber auch kennen, und sagt, ein paar andere Heinis als die üblichen Verdächtigen. Punkt. Oh. Hey, ich guck's mir ja gerade an. Der Typ. Vielleicht ist er auch einfach verwirrt, dass ihn so Affen in seinen Menschen auftauchen. Anstatt ja, er hat schon alles vergessen. Der letzte Kommentar da, der Typ, ey, es ist, ich glaube, der bringt sich bald um. Jeder Tweet von dem ist irgendwie so depressiv, und dann mit diesem Bild da. Ach, das ist so ein typischer Spaß, der sich selbst und sein ganzes Leben hasst, und deswegen verbreitet er. Der passt doch genau in diese Reihe von Leuten, weißt du, die ganze Zeit nur Hass und Negativität verbreiten ohne Ende. Also die nehmen sich selbst auch zu ernst, glaube ich. Das ist übrigens, das ist bei Gamergate und bei jetzt auch generell, glaube ich, politisch, hilft das Internet auf einer Ebene ganz viel, nämlich ich glaube, Shitposting rettet die Welt. Mhm. Weil diese ganzen bekloppten Positionen, sobald man Humor hat und sobald man den Witz in so Sachen sieht, kann man, also sobald Leute Witze darüber machen, sobald Karikaturen gemacht werden, Memes verbreitet werden, wie halt alle so einen Kern Wahrheit haben, verbreitet sich halt der Gedanke und dass diese Positionen einfach Quatsch sind. Mhm. Also, das ist halt mit diesem modernen Feminismus ist das total einfach. Ja, es war vor allem auch schneller und weiter ganz einfach, weil es ein bisschen unterhaltsam ist und es ist lustig und so. In die Auslesen. Ja. Und klar, sicher, ist immer wichtig, dass halt eben da auch ein Kern Wahrheit drin ist. Ne? Ja. Gagagate liebt Pallenberg und meinen Menschen. Ich kann mal sagen, ich weiß, ob der Pallenberg das hier vielleicht immer mal hört oder so, falls er mal sich dazu äußert, möchte ich gerne mal uns machen, weil wir sind nämlich sehr inklusiv, ja, auch wenn wir früher mal bitterböse Gamergater waren und so, ja, und keine Ahnung, vielleicht. Vor allem, ich fände ja auch, wenn du über warte kurz, ich bin sofort fertig. Vielleicht ja, du bist ja nie fertig, Junge. Du brichst immer ab, dann denkt man, oh, jetzt kann man dazwischen steigen. Dann dauert es noch länger. Und zwar, vielleicht möchte ich ja das einfach ein paar Leuten erzählen, die dafür nicht auf den Scheiterhaufen stecken. So, stellen. Bist du jetzt fertig? Der Herr ist eingeladen. Er ist ein Mann, deswegen darf er hier hin. Alter, ich zeig dich gleich wegen hier so Cis-Ableism, Homophobie und so an. Ich bin hier die Quotenschwuchtel, also bist du mir untergeordnet, weil du höhere Privilegien besitzt als ich. Ja, vielleicht habe ich ja keine Beine mehr. Weißt du das? Weißt du das? Vielleicht bin ich ja Transnigger. Weißt du das? Weißt du das? Vielleicht bin ich ja Transnigger. Vielleicht, ne? Weißt du das? Weißt du das? Du hast Nigger gesagt. Ey, das ist Transnigger, das ist was anderes. Aber ich meinte, ich guck mal hier, Playstar, wenn man über diesen Playstar-Rocker das Account, ich hab. Kann mir das ja noch angucken, mich hat er ja noch nicht auf meinem neuen Account geblockt. Wenn man da nur allein schon so siehst, Sascha Pallenbeck ist eine ganz kleine arme Person, doch selbst dieser Tweet wird sein Geltungsbedürfnis wieder zufriedenstellen. Als wenn der sich deine Scheiße überhaupt durchschaut. Weißt du, was da noch fehlt? Irgendwie, dass einer so sagt, wie der Sascha Pallenbeck, der ist ein ganz widerliches Mistschwein. Ja, das kann ich nicht so antworten. Ja, das kleine. Ist... Hashtag kleine arme Person des Jahres. Hey, weitere Breaking News. Ist das jetzt hier Big Guy Privilege? Breaking News. Vor 15 Minuten. Bob Chipman. Oh. Wisst ihr noch, wer Glenn Greenwald ist? Ja. Der Mann, der die Snowden Leaks maßgeblich mit an die Presse gegeben hat. Oh, also, ja. Bob Chipman. Wow. Swap a handful of references and this Glenn Greenwald piece is basically a Gamergate tract. Und Glenn Greenwald sagt, that's true if you're totally illiterate or a totally dishonest hack. Then, great point. Oh. Geil. Ach ja, außerdem, drei Leute aus unserem Stream sind hier richtig auf berühmt und so, ne? Hier Playstar Rocket mal wieder. Gagagate liebt Pallenberg und in meinem Mentions tummeln sich nun ein paar mir bisher unbekannte GG-Accounts. Und da hat einer darauf geantwortet, es gibt mehr als Caps Lock, Chris, Gamergateblog.de, Gamergate Germany und Benji. Die haben dich vergessen. Hey, du bist doch Gamergateblog.de. Nein, dich? Ach, mich. Den hey, schlimmsten das, von allen. Das zeige ich, zeig ich jetzt aber direkt an, ne? was er sich wagt, mich Schwulen zu vergessen. Wow, krass. Also wagst du hetero Zensur? Das ist mal Unterdrückung von Minderheiten, oder? Ich würde jetzt sagen. Da hat er einfach die Schwuchtel unterschlagen. Minderheit. Hast du Patreon? Moment, ich schreibe gerade. Was wagst du hetero eigentlich, mich Minderheit in Klammern schwul nicht zu erwähnen? Aber dazu. Wie gesagt, ich warne vor Kontakt mit Playstar Rocker. Das endet wie bei Lovecraft. Du redest in die Leere und Dämonen verzehren dein Gehirn. Ja, und dann läuft das Mikrofon im Auge und es. Cthulhu für Tagen. Aber jetzt ist schwul. Ich meine, die Leute schreiben es ja immer gerne in ihre Twitter. Nee, er ist nur I am a Sheeple in the Darkness. Dass du ein Schaf bist, das. Ja. Das schreibe ich mal. Oh Mann. Immer noch, weißt du, das ist so geil irgendwie, oder? Weißt du, wir lösen uns von der Gamergate-Identität so ein bisschen, wenn wir mehr Spielraum haben und so. Und die hängen sich immer noch daran auf, ey. Ja. Nee, das ist für die, das wird für die noch jahrelang der Boogeyman sein. Das finde ich einen der größten Artikel von Gamergate. Damit können wir aber beweisen, dass wir, egal ob wir den Hashtag jetzt ändern, drop the Hashtag oder nicht, sowieso immer die Gamergater sind. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Ja, ja. Klar, genau so ist es, ne? Ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungenieren. Ist es. Ja, was soll ich kurz dazu sagen? Das halt, da hast du schon absolut recht, das ist so der neue Boogeyman. Ja, früher war es das allmächtige Patriarchat. Da haben die dann irgendwann gesagt, setzt mal eure Aluhüte ab und so. Ja, dann kam Gamergate, wo die Leute noch nicht so richtig wussten, was ist denn das überhaupt? Ja, der Narrativ wurde dann durch die Medien bestätigt und so weiter. Und jetzt ist halt quasi so, man sieht schon daran eigentlich, ne, wie nichtssagend das Ganze ist. Ja, und der Witz ist halt, die Gesellschaft hat halt auch sehr wenig Ahnung von Technik. 90% der Leute denken wahrscheinlich, wenn du jemanden googeln tust, ist dasselbe, wie wenn du die Leute hacken tust. In der Arme. Geh mal raus, klingel bei Nachbarn und frag ihn mal, was ein Dox ist. Ja, mach das mal. Weißt du? Ja. Ja, das meine ich gerade. Also. Ich meine, zu dem Thema, was ein Dox ist und was nicht, hat ja Wild Goose auch ein ganz humoristisches Video gemacht. Ist auch irre, ey. Hat er irgendwie, weiß ich, war der nicht irgendwie im Iran und hat er die Kugel abgekriegt, direkt den Kopf oder so? Der ist auf jeden Fall nicht ganz sauer, weißt du? Wer? Wer? Wild Goose. Wild Goose? Ach, ich glaube, der ist einfach nur, das ist der endlose Ruse. Der Ruse endlos und macht das mit einer Professionalität, da muss er echt Hut ziehen. Hm. Ja. Das ist so der Channa-Troll, der Old Gamer sein möchte, aber leider nicht sein kann. Und deswegen ist er ganz traurig. Troll genug rum, aber es gibt keine. Und dann ritzt er sich immer abends immer so Wild Gooses in den Arm. Ich habe noch eine Empfehlung. Und zwar gibt es auf dem Kanal von Big Sync ein neues Video von John Cleese zum Thema politische Korrektheit. Oh, und das hat das geupdatet, weil es so oft geklickt worden ist in den letzten Monaten und Jahren. Okay. Wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, ich kenne ja nur sein altes. Gab es noch ein altes? Vielleicht ist es auch Zeit, ich weiß nicht, ist bei mir heute als neu erschienen. On Extremism. Nee, es geht um politische Korrektheit und um Colleges und so. Okay. Ja, komm, aber ich dachte doch, dass die Meinungsfreiheit mal eingeführt worden ist, damit die Extremisten ihre Ideen natürlich auch vortragen können und dann jemand sagt, das ist aber Schluss, was du daher redest. Also, dass es ja sozusagen mal der Gesellschaft geholfen hat, friedlicher zu werden. Also. Ja, das ist. Wenn die wirklich überall rumzensieren und so weiter, werden sie auch schnell mitkriegen, dass es halt eine ganz blöde Idee ist, weil die Leute haben nur mal einfach Mitteilungsbedürfnis, ja, und auf die eine oder andere Art werden sie halt auch das sagen, was sie denken, ja. Und da kannst du so viel zensieren, wie du willst, das liegt in der menschlichen Natur und, ja, versuch die mal zu ändern, ne. Ja. Da möchte irgendjemand den Link machen. Ja, ich bin schon dabei. Ja, okay. Weil man muss ja immer so hässlich die scheiß Links umarbeiten, damit sie nicht direkt gelöscht werden. So eine Hurenkacke hier. So. Scheiße, Social Media, wie ich gesagt habe. Oh, ich habe mir außerdem nach Ewigkeit mal wieder ein Buch bestellt, ey. Da bin ich ja voll der Nerdboy hier. Welches denn? Titel 8 Gutmenschen, warum sie uns nerven, womit sie uns quälen, wie wir sie loswerden. Ich frage einfach nur mal ein paar mehr so Bücher über so Gutmenschen und so politische Charakter und so auf meine Wishlist getan. Jetzt kaufe ich mir da mal eines an einer. Ja, ist vielleicht ganz gut. Ich weiß, ich sollte vielleicht auch mal mehr in eine Richtung lesen. Wie Voltaire oder so. Weil ich habe es mir eigentlich auch nur bestellt, weil ich mir eine Vinyl vorbestellt habe und dachte, zahlst du jetzt 4 Euro Versand oder packst noch 8 Euro drauf? Also eigentlich wollte ich nur Musik, aber okay, dann Meinungsfreiheit, komm. Ja, lerne ich noch was, wenn es sein muss, für die 4 Euro. Ja. Okay. Ah, ich habe hier noch die Granate auf meinem Zettel stehen. Mal ein ernsteres Thema. Das ist ja wohl auch irgendwie... Da habe ich ja kaum was von mitgekriegt. Da habe ich mir auch nicht reingelesen, wirklich. Ja, aber diese ganze Geschichte ist schon wieder so merkwürdig umnebelt, verschleiert, um nochmal auf den Titel unseres Streams zurückzukommen. Ja. Da sind ja auch überhaupt keine Fakten wirklich vorhanden. Da hieß es erst, die ist scharf. Moment bitte, kannst du nochmal kurz erklären, worum es ging? Von vorne an am besten, auch für unsere. Also, es wurde irgendwann in einer Nacht in der letzten Woche offensichtlich nach allen Quellen eine Granate auf das Gelände eines Asylbewerberheims in Villingen-Schwenningen geworfen. Das ist da so Schwarzwald, die Ecke. Ja, das ist sogar ganz in der Nähe. Komisch, dass ich das bisher nicht mitbekommen habe. In der Meldung hieß es, das Ding sei scharf gewesen, in der ersten, die ich gelesen habe. Also ich rede jetzt nur von größeren Quellen, ich rede nicht von irgendwelchen merkwürdigen Verschwörungsseiten oder PI oder so Mist, sondern ich rede von seriösen Quellen, wenn man unsere Medien wirklich so nennen kann manchmal. Also diese Granate ist nicht explodiert. Dann gibt es die Angabe, sie sei um 1.15 Uhr geworfen und um 1.30 Uhr gefunden worden. Was okay. Mich schon mal wundert, wie die das festgestellt haben. Also ihr habt gesehen, die wurde geworfen, dann haben sie die nicht gefunden oder was? Ich hab, vielleicht hat es gerappelt und sie haben sich gewundert und sind nach einer Viertelstunde mal rausgegangen, weil nämlich, das ist der andere Fakt, der ans Licht gekommen ist, die Granate nicht auf das Heim geworfen wurde, sondern vor dem Unterstand oder der Hütte im Warmen für die Sicherheitsbeamten lag. Ne? Mhm. Die Polizei ist dann angerückt, hat die Handgranate gesprengt. Okay, also war die war scharf. Das kann ich nicht sagen. Die Polizeientschärfungsbrigade hat das Ding gesprengt, sagt die Presse, Spiegel oder sonst irgendwas. Also irgendwas, das findest du überall. Die Fakten habe ich jetzt so nicht im Kopf, aber ich gebe wieder, was ich gelesen habe. Und das sind auch Seiten, wo ich dann erwarten würde, dass es kohärente Informationen ergibt am Ende. Aber, also die Granate ist gesprengt und danach schreiben sie aber, die wollen jetzt untersuchen, ob das Ding einen Zünder hatte. Also der Ring war gezogen, das hätten sie gesehen, also deswegen sind sie nicht näher ran, sondern haben das Ding irgendwie gesprengt und sie wollen jetzt feststellen, ob ein Zünder drin war. Keine Ahnung, ob man das noch kann oder wie das aussieht. Vielleicht können die das irgendwie chemisch rausfinden an den Resten, ne? Keine Ahnung. Aber auch schon wieder komisch. Erst sagen sie scharf, dann sagen sie, war da ein Zünder drin. Dann heißt es, das sei eine Waffe, wie sie aus den Balkanstaaten bekannt sei. Da wiederum sagen dann Leute im Internet, die hätten gar keine herausnehmbaren Zünder. Das ist alles so merkwürdig. Es gibt kein zusammenhängendes Bild. Also für mich auch alles eher nach Raten als nach Fakten. Ja, also das. Und wie kann das sein, wenn doch jeder weiß, dass diese Heime auch das Ziel von Anschlägen sind? Warum ist da, wir haben doch diese ganzen Kameras und den Scheiß. Wo gehören die denn hin, wenn nicht da? Vielleicht wurde sie gesehen, wenn die Granate geworfen wurde. Das könnte sein, aber dann sind die ganz schön scheiße ausgerichtet. Gibt's eigentlich irgendwo ein Foto von der Granate? Oder hat man die einfach nur gleich gesprengt? Ich weiß nicht, ich habe einen Artikel mit einer Granate gesehen, aber ich bin nicht sicher, ob das kann auch Symbolbild gewesen sein. Keine Ahnung. Also, was in einem Artikel stand, war, dass es halt angeblich, da müssen sie eigentlich ein Foto oder so, werden sie ja wohl gemacht haben, dass es halt angeblich eine aus dem Balkankrieg bekannte Variante war. Nee, weil da hätte ich noch einen Veteran, den ich fragen könnte. Der war im Balkan auch stationiert, also der wird es auf jeden Fall erkennen können. Oder einen gebildeteren Tipp also abgeben es war, können. Es waren einige Militärhistoriker unterwegs und die meisten haben irgendwie auch gesagt, es gäbe das eigentlich eher bei Stielhandgranaten, dass du einen herausnehmbaren Zünder hast. Weil diese Splittergranaten, wie wir sie früher unseren Rekruten mal zum Üben gegeben haben, das sind ja Pfennigartikel im Endeffekt für die Rüstung. Das ist ja nur der Schrott mit ein bisschen Sprengstoff zusammen in eine Plastikflasche gefüllt. Also wenn man es irgendwie grob sagen will. Es gibt doch diesen C-Ring, das ist doch der Zünder. Ja, es gibt wohl Granaten, bei denen halt praktisch wie als hättest du in der Mitte ein Loch praktisch im Sprengstoff und da kommt wohl nochmal ein Stift rein, der dann die nötige Hitze irgendwie... Ich kenne mich nicht aus, es kann, liebe Militärexperten da draußen, nehmt mir das nicht übel und berichtet mich gerne, aber so habe ich den Artikel verstanden, dass es bei manchen Granaten nochmal in der Mitte praktisch einen Stift gibt, der drin sein muss, damit das Ding halt die kritische Hitze zur Explosion erreicht. Und der heizt sich halt in den Sekunden auf, die es braucht, bis die Granate halt nach dem Ziehen des Rings und Loslassen der Sicherung explodiert. Ja. Also der Granate hatte ich auch direkt wieder angetroffen, der meinte, das wäre eine False Flag. Ja, alles False Flag, alles was du machst. Alles False Flag. Nee, False Flag will ich, weiß ich, aber ich würde gerne, wo leben wir, wenn so eine Straftat nicht aufgeklärt wird? Wo leben wir, wenn in Köln immer noch 1000 Anzeigen und wie viele Leute durchsetzen, Regeln, Gesetze, keine Ahnung. Ne? Ich frage mich... Rotkäppchensekt verbieten. SPD will Rotkäppchensekt verbieten. Ich finde das viel wichtiger. Straftaten aufklären, Quatsch. Nein, Köln auch Quatsch. Rotkäppchensekt, das muss weg. Warum wollen die Rotkäppchensekt verbieten? Die wollten schon lange mal sexistische Werbung verbieten und das Paradebeispiel dafür ist der Rotkäppchensekt, wo so eine Frau im Bahnhof rumläuft und dann sich umdreht und dann hat direkt hinterm Rücken so eine Sektflasche und das ist das Paradebeispiel für sexistische Werbung. Ach, das war doch das mit dem und der Typ, der da aus dem Zug steigt, ist praktisch der Wolf. Ja, so das ist so eine gute Werbung. Nicht nur sexistische Werbung, sondern auch sexistisches Marketing. Es gibt da einen älteren Spiegelartikel, in dem als Beispiel für sexistisches Marketing das rosa und das blaue Überraschungsei genannt werden. Ja. Das muss man sich mal reinziehen. Und habt ihr, wenn wir bei Spielzeug sind, habt ihr mitgekriegt, dass es Barbie jetzt in 13 verschiedenen Farben mit 8 neuen Körperformen von stämmig bis petit heißt die kleinste Ausführung. Ja. Die schmale, zierliche, ja, stämmige Barbie-Puppe. Und das Lustigste ist, das wollte mir doch auch hier, wer war das denn? Das hat mir doch gleich eine von den üblichen Verdächtigen aufs Brot geschmiert gestern, dass es die Career Barbie ist eine Programmiererin dieses Jahr. Hier, Theresa Bücker, Fräulein Tessa, auch eine von den Gamergate-Hitpiece-Schreiberinnen. Barbies Karriere des Jahres 2016 ist übrigens Games-Entwicklerin. That Gamer Gay. Ja, und sie trägt Problem Glasses. Das fand ich am geilsten. Ja, ich meine. Leute, wir haben verloren, ne? Ja, shit. Wir haben verloren. Alles, was wir je gefordert und gewollt haben, ist leider nichts geworden. Ja, aber ich habe aus der wie heißt das, dieses Kulturkonstruktivistische, so dass Kultur formt uns und Spielzeuge können den Verstand von Kindern formen und so weiter, aus deren Sicht haben wir wirklich verloren. Weil jetzt indoktrinieren sie ja die ganzen Kinder, dass die Programmiererinnen werden. Ey, was glaubst du, wie viele Leute sich die kaufen werden, die Programmierer-Barbie? Es gibt so verrückte Modellbau-Heinis und Freaks, das haben wir doch gesehen in Gamergates-Reihen. dass die werden doch 1001 Vivian James Umbau machen mit dieser Programmierer Barbie und es wird alles wieder vermiemt und sie werden wieder die Häme der Leute über sich ergehen lassen. Die lernen aber auch gar nichts. Ja. Ja, vor allem der Witz ist mit Barbie, dass sie jetzt verschiedene Formen rausbringen, wo wir wieder bei Klasse wären. Du kannst jetzt dir verschiedene Modelle von der Barbie kaufen, dass du dich auch damit identifizieren kannst. Und die meisten Kinder wollen dann wahrscheinlich dann alle haben davon und dann können die Eltern nochmal mehr Sachen einkaufen. Was dann das auch, Exponentialhöhe. Geil. Ja, also du tust damit deine Sales natürlich hochjagen und die Frage ist, kann man vielleicht dann auch irgendwann aufhören, über den Körper von der Barbie zu diskutieren? Sie war Präsidentin, Astronautin, Anwältin, Tierärztin, normale Ärztin. Also jedes Mal heißt es, das tut ein unrealistisches Bild in den Leuten hervorrufen. Aber die Frau hat eigentlich alles erreicht und sieht währenddessen auch noch gut aus, wie als ob sie auch eine Modelkarriere machen könnte. Ist das nicht eine Power-Fantasy theoretisch von Frauen eventuell? Während ihr Mann offensichtlich die zweite Geige spielt und eher blass bleibt und man könnte sagen, objektifiziert wird. Genau, das ist der Punkt. Der ist vor allem nicht anatomisch korrekt. Der hat keinen Pullermann. Ja, das finde ich, was bringen wir denn den Kindern bei? Ja, hat Barbie nicht mal Nippel. Also, was soll der Blödsinn? Ja, das ist doch auch krank. Aber da wollen sie alle irgendwie die Kinder so früh wie möglich mit allem konfrontieren. Ja, hier schau dir ein Porno an, das wird dir nichts schaden. Ach, und hier, komm mal, wenn du übergewichtig bist, schadet doch nicht. Schön weiter zu Burger King, Big King XXL reinstopfen und irgendwann verreckst du halt an Erzkasper. Aber ja. Social Justice. Das ist ja die gleiche Diskussion, die wir mit Computerspielen in diesem Land schon seit 100 Jahren haben. Ja? Wenn Eltern ihrem Kind irgendwie Doom 4 kaufen in Zukunft ihrem minderjährigen Kind, dann können sie ihm bitte auch gleich eine Flasche Wodka, ein Pornoheft und einen Joint dazulegen. Was ist das für eine Scheiße? Ich habe damals mich auch vor Unreal Tournament setzen lassen. Ja, aber das sollte nicht so sein. Schau mal an. Ja, ich bin der Meinung, dass Kinder, also es gibt die Sachen ab 16 sind hart genug für Kinder. Ich verallgemeinere niemals. Und das ist immer eine Individualitätsbasis, wo die Eltern sich mit ihren Kindern zusammensetzen müssen. Dafür bin ich aber Nerd genug, dass ich weiß, dass Kinder weiterhin die Horrorfilme sehen wollen, werden Horrorfilme sehen. Das haben wir in der VHS-Zeit nicht anders gemacht. Also ich habe auch deswegen sage ich ja, dass die Eltern sich mit ihren Kindern zusammen vor solche Sachen setzen sollen, anstatt es zu verbieten, weil dann holen sich die Kinder alleine und ziehen sich alleine rein und können es vielleicht gar nicht verarbeiten. Ja gut, genau. ich komm da aber halt wieder aus einer anderen Zeit. Ich bin aufgewachsen mit 3 Programmen und wenn ein cooler Spielfilm, der nicht 100 Jahre alt war, lief, dann war das eine geile Sache und das waren Filme, die mich halt geprägt haben und die waren mir damals genug. Peter Sellers als Inspektor Clouseau oder mal ein alter Bond oder Flucht ins 23. Jahrhundert oder Soylent Green oder so. Und das ist, finde ich, der bessere Weg als ein Kind. Ich habe mit 14 als allererstes krasses, habe ich das Ding aus einer anderen Welt in der Version von Carpenter gesehen. Ich würde das meinem Kind nicht zeigen, bevor es mal mindestens 16 ist. Ja, vielleicht sollte man ab 18 abschaffen und sagen, bis 16 und ab 16 oder so. Ja, haben ich wir denke, hier das ist, tragische das, Zustände. Ja, aber irgendwie, ich finde 16, darauf könnte ich mich einigen, wenn ich der Fraktion alles soll für alle frei sein, ein Stück entgegenkommen soll. Das wäre so eine Diskussionsgrundlage für mich, dann das ab 18 abzuschaffen. Aber nicht unbedingt für Pornografie und Alkohol und solche Sachen. Also ich finde, bei Medien sollte das ab 18 Siegel schon noch da sein für Filme und Spiele, aber dann soll auch endlich mal aufgehört werden, sage ich mal, dass man selbst Erwachsene noch also sagt, so das darfst du nicht sehen, das müssen wir schneiden. Ja, diese ewige auf die Eier. Mir ist es völlig egal, ob da jetzt ein Adler ist oder ein Hakenkreuz irgendwo. Das ist so, weißt du, dann heulen sich die Amis von Gamergate dann da wieder. Na, weil, da wurde jetzt irgendwie so ein Petting-Minigame aus einem Spiel entfernt. Da denke ich mir, sei mal Shooter- oder Horror-Fan, was Videospiele angeht in Deutschland. Ja. Bah! Ja. Ja. Was ich aber auch total schlimm finde, ist dieses, dass man nicht nur eine deutsche Version hat, die irgendwie, wo irgendwelche Assets geflippt sind und irgendwas umgeändert ist, sondern dass man dann auch immer auf deutsches Voice Acting. Das wollte ich auch noch sagen. Hallo. Das ist in der Zeit, vor allem als PC-Gamer, jetzt in der Zeit, wo alles mit Steam Activation und so ja auch ist, ne, dann mit den Region Locks, ne, das ist ja bei Wolfenstein zum Beispiel, ne, das war eine scheiß Arbeit, das scheiß Spiel zum Laufen zu kriegen. Ja. So ankert. Ja, Halbmarathon. Fallout 3 war auch ganz schlimm. Ich hatte das bei AVP, als das rauskam. Das musste ich mir per eBay aus England bestellen. Das, weil in Deutschland gab es das nicht zu kaufen und über den Steam Store in Deutschland ging auch nicht. Ja, der erste Teil ist immer noch indiziert. Total albern, oder? Ja, ach, keine Ahnung. Den zweiten kriegst du, also das Return to Castle Wolfenstein kriegst du auf Steam Deutschland auch nicht. Das finde ich auch ein Höhepunkt, weil das haben sie ja verkauft in Deutschland. Also das ist ja mal erschienen. Ja, in der geschnittenen Fassung, aber... Ja, ist mir auch egal. Ich hätte es halt gern. Ich hab's, aber... Ja, holt sie halt im Keystore. Oder vom Kumpel aus Amiland, lass das denn so aktivieren. So mache ich es halt. Ich habe einen Kumpel im Amiland, der loggt sich dann mal schnell mein Profil ein, zack, zack, activated und dann hat sich das. Das Problem bei Wolfenstein war jetzt aber zum Beispiel, dass du es nicht runterladen konntest, nicht starten konntest, wenn du von der deutschen IP warst. Auch wenn das schon auf deinem Account gebunden war. Also das war richtig hardcore. Ja, auch die Änderungen, dass sie die ganzen... Halt, dass sie Nazis durch was Wölfe ersetzt haben. Dieser ganze Schwachsinn. Das ist auch Kindergarten. Ich meine, als Erwachsener weißt du, gegen wen du da kämpfst, ja, und erhältst auch eine Swastika aus. Also das ist ja, oder in Filmen ist es ja auch okay. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich meine, in Wolfenstein ist es total schlimm und so, ja, aber der Untergang läuft im Kino und das ist genau dieselbe. Ja, die Begründung vom Gremium war, dass bei Wolfenstein oder auch bei Spielen allgemein das nicht ging, weil das ja nicht historisch akkurat wäre. Dann denke ich mir, hallo, Inglourious Basterds ist hier ab 16. Ja, es ist historisch nicht akkurat. Die Nazis werden jetzt noch böser dargestellt. Wie ist denn mit Indiana Jones eigentlich? Ist das irgendwie, also erster und dritter war ja mit Nazis. Was ist mit Iron Sky? Auch gute Frage. War, glaube ich, nicht zensiert, aber bei Indiana Jones müsste ich mal nachgucken. Die Computerspiele sind bearbeitet von Indiana Jones. Deswegen kriegst du The Last Crusade auch nicht im deutschen Steam Store. Ach, das ist so peinlich. Ich finde es aber auch lustig, im deutschen Steam. Steam sind ja auch sehr beschissen, was das auch mal angeht. So Spiele, die region-locked in Deutschland sind, auch mal wieder zu aktualisieren, wenn sie nicht mehr gebannt sind. Max Payne kriegst du immer noch nicht. Also ich kann Max Payne 1 suchen, gibt's nicht. Und das ist jetzt seit 3-4 Jahren schon vom Index runter. Ich glaube, andererseits gibt es aber auch zum Beispiel hier das 2009er Wolfenstein, gibt es einfach irgendwie überhaupt nicht in Online-Stores. Mhm. Das fand ich eigentlich auch total nett, das Spiel. Irgendwie. Es war vielleicht für viele irgendwie so ein bisschen zu viel so Fantasy-Scheiß, so komische Ruben und sowas. Aber das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe letztens gelesen, dass das existiert. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Also ich sehe gerade... Bei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug von LucasArts, da wurde viel zensiert. Die ganzen Swastikas sind nur so schwarze Blöcke. Ja. Echt? Ja, ja. Ist ja peinlich. Er trifft doch Hitler in dem Scheiß. Ja, glaubt ihr mir nicht, oder was? Er trifft Hitler in dem Film. Ja, warte. Wo haben wir denn den Chat? Das ist so ein schlechter Darsteller. Unglaublich. Also, wie die Amis sich Hitler vorstellen, ist unglaublich. Die Hitlers, nein, die Amis, die stehen total auf Hitler und Nazi und so. Ja, aber warum nehmen sie dann so einen komischen Hageren, also der hat überhaupt nicht dieses, der sah aus wie eine Schaufensterpuppe, also ich meine, bei den Böse oder so. Der Hitler, Entschuldigung. Ja. Oh, Reiniger, was willst du sagen? Ja, bei den Amis tauchte Hitler ja sogar teilweise in irgendwelchen Kinderfernsehsendungen auf, zum Beispiel bei Captain Planet. Oder bei Donald Captain Planet. Ich denke mal, in Japan haben die da auch weniger Scheu mit. Oder hier diese, ich kann immer nur wieder die Leute von Slur empfehlen, mit ihrem Song Hitler, den man auch in Deutschland lustigerweise auf YouTube sehen kann. Einfach Slur eingeben, da kommt schon Hitler als nächstes. Sehr lustiger Song. Leute, das ist echt nicht gut hier. Jetzt haben wir hier unser Leben geändert und so weiter und so fort. Und das Erste, was man hört, Stream heute ist, beschweren sich alle darum, dass Hitler nicht ausreichen. Hitler ist für seine präsentiert. Nein, das wir besprechen das ja nur, weil das Ding immer wieder zensiert wird, weißt du? Und darum. Ja, ich weiß, aber das ist auf jeden Fall. Ja. Es artete jetzt. Nee, der braucht jetzt Spotlight. Der Hitler, ja. Am Arsch, ey. Also. Das kommt halt davon, dass die uns das jahrzehntelang immer wieder ja. kriegst du es erzählt und. Also dann bist du weiß und hetero, warum gehst du nicht selber und verbrennst dich? Ja. Du bist wie Hitler, du bist ein Nazi, du bist keine Ahnung. Ja. Fernsehen rauf und runter, auf Zeitungscovern, in Satire. Du kannst doch, schalt doch mal einen normalen Tag durchs Programm. Wir haben schon immer auch dieses Irgendwas. Ich guck doch einfach bei N24 am Sonntag, ja? Also echt mal. Und dann soll man nicht in irgendeiner Art besessen davon sein? Wie stellen die sich das vor? Also, und das ist doch positive Besessenheit, halt ihn lächerlich zu machen und zu sagen, wie grotesk ist es eigentlich, Leuten aufgrund ihrer Herkunft vorzuwerfen, dass sie für den Typ verantwortlich sind. Schon gar nicht, wenn der Österreicher war. Ja, vor allem, ja, das ist das Lustige. Ja, Österreicher, ja. Aber das Ding ist halt, mit Hitler, wir haben in Deutschland, wenn wir in der NATO uns ein Land aussuchen, wo wir Menschenrechte verbreiten wollen, dann wird plötzlich jeder Politiker von einem anderen Land in Hitler gemessen. Wie viel Hitler in Assad oder in Putin steckt. Und aber wenn man ein Videospiel macht, wo man gegen alte Nazis kämpft und die erschießt, da darf dann keine Swastika im Hintergrund sein. Und aber jedes Mal, wenn irgendein Politiker im Ausland was falsch macht, ist es sofort, ja, der neue Hitler, Putin, der neue Hitler. Hier, wie hieß der noch von... Balkankriegen. Erdogan. Ja. Golfkrieg schon mit Hussein gemacht. Ja. Ja. Also. Hussein war auch ziemlich heftig. Ja, wenn man Leute mit Hitler vergleicht, die das verdient haben, oder. Ja, wie Hussein zum Beispiel, ja, dann ist mir das völlig recht, aber ich bin immer noch nicht verantwortlich. Und du kannst mir das immer noch nicht als individueller Mensch aufs Brot schmieren. Gamergate ist mindestens 14,8 Mega-Hitler. Ja, also das muss da jetzt mal drauf reichen können. Ja, du kannst euch nur noch drüber lachen, oder? Weißt du, in jeder verdammten Scheiß-Diskussion. Ja, Hitler. Sprichst du ein Wort Deutsch in irgendeinem Spiel. Hitler, Nazi, sie geil. Weißt du, überall dieselbe Scheiße. Ja. Und ich hatte jetzt aber auch einen in der Dota-Runde, der hat das, der war selbst... Also, und zwar... und das Schlimme ist irgendwie so, das ist nicht irgendwie so, dass du sensibilisiert wirst und dir denkst irgendwie so, boah, ja, vielleicht bin ich irgendwo rechts, sondern du wirst total desensibilisiert und denkst jetzt so, diese blöde Scheiße, ja. Das geht mich doch alles überhaupt nichts an, weil es auch einfach von so Leuten kommt, ja, die das Thema selbst nicht so ernst nehmen. Deswegen gehen sie ja verschwenderisch mit der Bezeichnung um. Ja? Also warum sollst du dann ernsthaft noch darauf eingehen? Also es hat einen gegenteiligen Effekt eigentlich nur. Ich hatte einen Teammate in der Dota-Runde gestern, der totale Scheiße gebaut und war dann stinkig auf uns, weil nichts funktioniert hat für ihn. Und dann ihr scheiß Juden, ist irgendwie total ausgerastet. Und dann haben wir das Spiel verloren und am Ende schreibt er im All-Chat ans andere Team, reportet mein Team, das sind alles Nazis. Das habe ich aber bei CSGO auch andauernd. Vor allem bei CSGO, wenn du mit Random spielst, hast du eine 90%ige Chance, dass das Russen sind. Und wenn mal irgendwas nicht läuft und die merken, dass du Deutsch bist, kommt nur Nazi, Nazi, Zickerblät. Ja. Franzosen mag ich am liebsten, die singen immer nur die ganze Zeit. Nee, neulich habe ich einen Franzosen, hatten wir da gehabt, ne? Der ist dann irgendwie mad auf einen Kumpel geworden, dann bin ich ein bisschen auf ihn losgegangen, habe ihn so ein bisschen mit meiner homoerotischen Ader ein bisschen angespechelt. Hat das Spiel verlassen, hat erstmal einen 7-Tage-Bann kassiert. Da dachte ich mir so, nice. Ja. Na, die Zuckerei, ne? Only Quads can't stop. Atomic Death, Holocaust, Giga Nigger 9000. Trips Power Em Up. Die ganzen E-Sports-Spiele sind die schlimmsten Gegenden überhaupt, was so Online-Community und was generell alles, Benehmen alles, angeht. Ja, alles, was competitive ist, hat die schlimmsten Communities. Außer Undertale, das ist echt noch so ein... ist ja auch nicht competitive, ne? Ja, aber es hat trotzdem eine toxische Community. Ja, das hat einfach nur eine sehr, sehr, sehr, sehr bizarre und weird und autistisch und... So wie bei Five Nights at Freddy's, Alter. Das war wir so Five Nights at Freddy's, denn da die Porno-Fanfictions kamen. Und dann heute legen wir uns echt mit allen an, oder? Wann machen wir es nicht? Scheiß auf links, scheiß auf rechts, scheiß auf Mitte, scheiß auf Furries. Ich habe noch ein ernsthaftes Thema. Wir bringen die Hitlerei unter Kontrolle und unterhalten uns noch über ein ernsthaftes Thema, oder? Weil es ist immer noch nicht Schluss auf meiner blöden Liste. Weil die Granate hatten wir jetzt. Ja, dann gib mal Gas, schon nach 8. GZS ist ja gleich vorbei. Ja, wir haben aber auch erst um 7:45 angefangen. Okay. Oder, ich meine, das mit, war ja auch mal ein Joke, mit dem Syrer, der vor dem Lageso in Berlin gestorben ist, habt ihr das mitgekriegt? Ist er einfach so gestorben? Der ist erfroren. Einfach, ah, okay. Nein. Habt ihr nicht mitgekriegt? Der wurde vom Luke angefahren, vom AfD-Typi. Der hat ihn angefahren, während er dort gewartet hat. Ich dachte, jemand hat eine Handgranate auf ihn geschmissen. Ihr habt das auch nicht mitgeschnitten, oder was? Ich habe nichts mitgekriegt, jetzt erzähl mal ernsthaft. Also, es gab einen Post von einer Hilfsorganisation, die sich in Berlin um die Integration von Flüchtlingen kümmert, auf Facebook. Und darin wurde wiedergegeben die Geschichte ihres Mitarbeiters, der vor dem Lageso, da stehen die Leute ja in langen Schlangen, auch in der Kälte an, und es gibt da Wärmezelte, und da ist wohl auch wirklich scheiß Organisation. Die haben da auch einen neuen Typen eingestellt als Geschäftsführer, der da jetzt irgendwie aufräumen soll, dafür sorgen soll, dass die Leute halt nicht mehr so lange da rumstehen sollen. Finde ich auch alles löblich. Also dieser Mitarbeiter der Hilfsorganisation hat dort also einen kranken Syrer vorgefunden, hohes Fieber und das angeblich schon seit Tagen, und hat den mit zu sich nach Hause genommen und hat ihn dort versucht, halt mit den handelsüblichen Mitteln zu pflegen, aber der hat ihm immer mehr Sorgen gemacht, und dann hat er den Krankenwagen gerufen und die haben den jungen Mann mitgenommen und er ist auf der Fahrt verstorben. Das hat diese Organisation so auf Facebook verlauten lassen und hat dafür ordentlich Klicks bekommen und es hat sich ziemlich schnell verbreitet. Deswegen wundert mich auch wieder, dass keiner was mitbekommen hat. Aber aber im Nachhinein stellt sich halt raus, ja, irgendwann so, also das war irgendwie eine Morgenmeldung, glaube ich, und so gegen Mittag stellt sich dann raus, dass erste Zweifel bestehen. Und dass da also der Unfall, die Rettungsdienste, die Presse hat halt überall nachgeforscht in Berlin, hat die ganzen Leitstellen angerufen und hat gesagt, hier, hör mal zu, Story, ich will wissen. Und die Leitstellen haben dann irgendwann offiziell gesagt, es liegt uns kein Einsatz vor, der damit zusammenpassen würde. Und dann ging es weiter, dass dieser Typ alle Profile gelöscht hat und verschwunden war. Und auch die Hilfsorganisation irgendwann posten musste, dass dass es irgendwie Schwierigkeiten gibt, ihn zu erreichen. Und am Ende war es halt so, dass er sich in seiner Wohnung verbarrikadiert und besoffen hatte, weil er irgendwie gemerkt hat, dass er da wohl echt Scheiße gebaut hat und dass ein paar mehr Leute seine Meldung über den toten Mann gelesen haben. Also gleichzeitig erscheinen dann Artikel, immer mehr Artikel, die sagen, ja, also diese 1000 Anzeigen in Köln, die können irgendwie nicht echt sein. Ja, da steckt System dahinter, wahrscheinlich, denke ich mal, Pegida, Gamergate, AfD. Ja, also alles Vollzwecks. Ja, also ich muss das jetzt nochmal gerade rekapitulieren. Also das war ein Journalist, der die Meldung rausgegeben hat und die hat aber nicht gestimmt und der hat sich so was. Nee, die Hilfsorganisation, für die der Typ gearbeitet hat, hat dieses Statement auf Facebook verbreitet. Okay. Und das haben zigtausend Leute gelesen und es war auch in den Medien. Also, Doktor, erzähl du mal, wie du. Du hast doch gesagt, du hast es auch mitgekriegt. Ich habe es mitgekriegt, aber ich habe es jetzt nicht eng verfolgt. Ich habe halt gesehen, dass das wieder dann so eine Sache war, wo kein Fact-Checking betrieben worden ist. Und einfach das verbreitet halt worden ist durch den Standardmedien, wie man sie halt immer hat, ne? Und dann kam halt raus, dass das alles ja fake war. Und dann kamen alle Medien an, dies, das, jenes. Oh, war ist jetzt doch nicht echt. Ja, es gibt keinen Toten vor dem Landesgesundheitsamt oder was das Ding heißt, Lageso. Lageso. Nee, ich glaube ich auch nicht, weil die ganzen Leute, die da frieren, die gehen doch wieder zurück. Da gab es doch diesen geilen Nachrichtenbeitrag mit, Mann, hier ist das so scheiße, ach, kalt, ich gehe lieber zurück nach Ägypten, wo die versuchen, mich umzubringen. Ja. Aber ich meine, es gab ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekommen habt, letztes Jahr gab es dann, sage ich mal, ne, so vor allem auch bizarr von Timing her, da gab es am einen Tag eine Info, dass irgendwie 17.000 Jacken an Flüchtlinge gespendet werden. Ist ja eine tolle Sache, es ist nun mal kalt und die müssen sehr lange draußen stehen bleiben. Und einen Tag später kam halt raus, dass ein Obdachloser hier in Deutschland halt erfroren ist. Das war dann, wo wir die erste richtige Kaltphase letztes Jahr hatten, wo es einmal so richtig urskalt wurde. Mhm. Und das fand ich halt lustig, weil darüber hat sich kaum einer empört, darüber wurde kaum berichtet. Aber jetzt bei sowas, ne, wo es nicht mal faktisch bewiesen war, dass es geschehen ist, alle wieder gleich drauf gestürzt. Da würde ich gar nicht, nur, was vollkommen falsch läuft hier. Es ist, da würde ich gar nicht so weit zurückdenken. Denk doch mal dran, wie nach Köln alle gesagt haben, oh, wir müssen abwarten, bis da Fakten vorliegen. Und jetzt alle sofort hin, Mann, Vorlage ist so gestorben, wir haben es euch immer gesagt, das sind unmenschliche Zustände da, bla bla bla bla bla. Ohne zu prüfen, ohne zu gucken, einfach rausgeplärrt. Das ist doch genau das Ding. Ethics in Journalism. Aha. Ethics in everything. Ja. Ja, wirklich in fucking everything, weil der Punkt ist, man sollte das Gefühl bekommen, dass sozusagen eine Qualitätskontrolle vorgenommen an den Informationen, die die Presse verbreitet. Weil ich finde, mittlerweile ist es nicht mehr schwer, informiert zu sein, es ist schwer zu wissen, was wirklich stimmt. Wenn du dann dir noch überlegen musst, ob das jetzt wieder eine Ente ist, weil sie zurzeit einfach in die Stimmung passt oder ein Journalist meint, ja, ist genau die richtige Meldung, die wir jetzt brauchen, aber einfach weniger Rigor dann aufwendet, die Sachen zu überprüfen, ist es halt einfach traurig, am Job vorbei, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich möchte jetzt nicht einen Journalisten rund machen, der das dann als erstes verbreitet hat, aber einfach sozusagen, dass so oft andere Meldungen total ignoriert werden und dann mal bei sowas aber erstmal riesen Wellen schlägt, ist halt schon faszinierend einfach. Also das Freche an der Geschichte ist vor allem irgendwie, ich meine, die Medien haben nun mal einfach Scheiße gebaut, jetzt schon zum zweiten Mal, ja. Und wenn du dann irgendwelche Bedenken äußerst und so, heißt es immer so, Pegida, Lügenpresse, Böllerpresse, ja. Das ist einfach, ich finde es kackendreist, ja, weil gerade jetzt auch wieder wirklich die Kritik mal nötig ist, verdammt nochmal, ja. Das Thema wird teilweise, das wird so zerfickt von den Medien, ganz einfach, weil die da Schlagzeilen mitmachen wollen, ja, anstatt die Leute zu informieren. Zumindest habe ich das Gefühl, ja. Und wenn du dann irgendwie keinen Bock mehr darauf hast, dich, weiß ich nicht, verängstigen zu lassen oder dich bekloppt machen zu lassen, ja, dann heißt es immer irgendwie, ja, dann geh doch zu Pegida, die haben auch was gegen Lügenpresse, weißt du? Die haben auch, also es gab, da habe ich jetzt heute Vormittag gesehen auf dem YouTube-Kanal von der ARD. Da war ein Video vom WDR, glaube ich, geteilt. Und da ging es so um so Memes im Internet quasi, also halt irgendwelche Falschmeldungen, die irgendwie verbreitet werden, um irgendwie Panik zu machen. Und eins der Beispiele war hier Verindia Jobal. Ja. Die hatten sogar sein Dildo da ausgepixelt, haben das aber nur so erzählt im Zusammenhang mit, und dann haben die das irgendwie da rausgebracht und alle in den sozialen Medien haben es direkt verteilt und da sollte man sich natürlich schon Gedanken machen, ob das jetzt so gut ist, wenn man sowas einfach so verteilt, wo ich mir dachte so, nee, am Thema vorbei, weil das Problem dabei war, ist, dass die Presse direkt auf dieses Foto angesprungen ist und das publiziert hat in ihren Kanälen, die halt viel mehr Ansehen natürlich genießen, als jetzt irgend so ein Scheiß, den irgendwer bei Twitter oder Facebook oder so irgendwie verteilt da, ne? Mhm. Das Detail haben sie dann wieder schön rausgelassen. Aber wenigstens haben sie nichts von Gamergate erzählt. Tja, deswegen, es wird mehr ethischer Journalismus von einem random User erwartet, als von eigentlichen Medien. Das ist krass. Die eine Tante von WASD, mit der habe ich die Woche kurz per Twitter kommuniziert, die hat mir auch wieder bestätigt, dass We Hunted the Mammoth alias David Futrell eine aus ihrer Sicht absolut vertretbare Quelle für Informationen über Gamergate ist, obwohl ich ihr den Fall mit Herrn Kogel nochmal dargelegt hatte und auch darauf hingewiesen hatte, dass Futrell irgendein wirrköpfiger Blogger ist, wie ich auch einer bin. Und dass man dann auch eigentlich den Mann an der Straßenecke fragen könnte. Ja, ich finde ja vor allem diese Cassie J nochmal so heftig, ne? Dass ja diese Dokumentarfilmerin, die den Red Pill Film jetzt gedreht hat und da jetzt in Postproduktion ist, ich habe mir jetzt auch gestern einen Trailer davon angeguckt, sah schon sehr vielversprechend aus. Sind auch alle dabei, so hier diese Aaron Pizzi oder wie sie heißt, Honey Badgers und so. Und die hat ja sogar mit der Chefredakteurin vom Miss Magazin da gesprochen. Krass. Jetzt so als feministische Stimme quasi. Und da hat ja der David Futrell so eine Kampagne gegen die gestartet und da irgendwie behauptet, der Preis, den sie als Dokumentarfilmerin irgendwie erhalten hätte, wäre kein richtiger Preis gewesen oder so. Dabei war das sogar irgendwie beim Cannes Filmfestival und so ein Zeug. Ja, nee, das war bei einem Cannes. Ja, bei einem Cannes Filmfestival, ja. Aber es war beim Cannes, es war nicht das große renommierte, aber das hätten wir uns alle denken können bei einem Studentenfilm. Aber ist Herrn Futrell halt einfach scheißegal. Ja, und lauter so ein Zeug. Ne? Und da in diesem einen Video, wo sie da ja so ein Update macht, da spricht sie ja ganz viel darüber, was er irgendwie über sie behauptet hat und dass sie da ja von allen Leuten immer gehört hat, so, ja, wenn du dich über Männerrechtsleute so informieren willst, dann liest David Futrell, wie handelt The Mavis? Der hat das ja alles nachgeguckt und gemacht und getan und so. Das ist so ein richtig widerlicher Drecksack. Sind die wahrscheinlich alle? Ja, aber der noch mal ein bisschen mehr. Also David Futrell, mindestens 22,5 Mega-Hitler. Ja, mindestens. Ja. Mindestens. Aber das passt ja in einen Trend. Es gab diesen Bericht über eine Studentin in Amerika, die irgendwie gesagt hat, sie möchte ihre Arbeiten nicht peer-reviewen lassen, weil die anderen keine indigenen Standpunkte einnehmen können. Während einige ihrer Kommilitonen aus der indigenen Gesellschaft einfach ihre Arbeit haben peer-reviewen lassen. Irgendwie 8 oder so in dem Jahrgang. Aber die Dame sagt halt, nee, das ist weißes Privileg, da sind überall nur Männer und so. Und deswegen muss ich, die versucht jetzt irgendwie zu klagen, dass sie da irgendwie reinkommt. Und daran merkst du halt immer, ne? Die wollen einfach nur alles, ne, in Arsch geblasen kriegen. Also, ne, nicht. Nee, aber auch, du merkst auch nicht alle. Und zwar die denkende Mehrheit, die macht einfach ihren Abschluss, wie jeder andere auch. Die denkt sich, ich bin ein Mensch, also kann ich einen Uni-Abschluss machen. Cool. Ich lebe in einem Land, das es mir ermöglicht. Ich schreie auch nicht Deutschland verrecke oder Eihard Volkstod, sondern ich mache einfach das aus den Chancen, die das Land mir gibt und bin vielleicht ein ganz kleines bisschen sogar dankbar dafür. Und das schreibe ich nicht nur Einwanderern ins Stammbuch, sondern halt auch Deutschen. Wir haben hier eine Zivilisationsstufe erreicht für einen kurzen Punkt, wo wir echt auf einem guten Weg waren. Aber seit der Blockparteienbildung nach der Abschaffung der DDR haben wir irgendwie Schieflagen. Ja, also ich danke, Beispiel, danke. Wir würden uns gar nicht letztens, die noch immer geben würde, du Assi. Was denn? Na, ich bin Ossi. Ich war mit 4 Jahren das erste Mal in der DDR, da warst du noch nicht, da waren deine Eltern noch flüssig, mein Kind. Ja, aber ich meine, meine Eltern können davon ja auch was erzählen und das ist nicht positiv. Ja, nein, so. Das meine ich. Ja, das meine ich aber halt. Das ist dann, weil es halt hier schön war, ne? Dann ist es halt. Nein, überhaupt nicht. Wir haben Verwandte im Osten. Ich bin da mehrmals gewesen. Ich habe mir das mit offenen Augen angeguckt. Ich war eine Woche auf Klassenfahrt, kurz vor der Wende. Ich war in Dresden. Am 3. Oktober war ich in Dresden und war da bei Leuten, die ich da kennengelernt habe. Also. Erzähl mir nicht, dass ich das nicht ernst nehme oder so. Das ist in keiner Weise so gemeint. Ich meine damit, dass unsere Parteien im Endeffekt wie die SED sind, dass wir zwar ein Kreuzchen irgendwie bei, wie hieß das bei euch, LDP oder sonst wem machen können, aber im Endeffekt wählen wir alle die gleiche Partei. 90% der CDU-Wähler sind mit der Politik von Frau Merkel unzufrieden. Das kann ja, also... Ja, das ist richtig. Nicht CDU wählen. Die gleiche Partei und... Da haben wir auch schon mal ein paar Mal drüber geredet, über diese Nummer mit von wegen die CDU und so. Und diese Volksparteien, da hast du einfach so viele Leute dabei, die einfach aus Gewohnheit wählen und die sich da gar nicht weiter drum scheren, was sie dann da in den restlichen Tagen irgendwie machen. Ja, aber es gibt doch noch mehr Basen der Demokratie, die wir einhalten. Also wenn auf einmal die Partei nicht mehr beeinflusst, was die Spitze macht, dann ist doch auch irgendwas im demokratischen Prozess kaputt. Ja doch, das machen die auch alle Nase lang. Also das kannst du dir immer wieder angucken, da was bei den Grünen und so alles abläuft, überhaupt das alles so toll ist, weiß ich auch nicht. Ne? Aber da hast du halt das Problem, dass du diese ganzen kleinen Leute da alle hast und das war bei der Piratenpartei halt auch so. Aber war ja nicht 90% Unzufriedenheit sind ein wirklich beschissener Wert. Ja, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Also es ist, glaube ich, im Leben nicht, dass bei der CDU 90% Unzufriedenheit mit Merkel herrschen. Also das halte ich für ein Gerücht. Okay. In der Bevölkerung oder in der Partei? Das war, glaube ich, die Partei. Oder Wähler. Waren es Wähler? Ich meine, es wären CDU-Wähler gewesen. Ja, aber was ich schon unterschreiben würde, auf jeden Fall, dass die etablierten Parteien wirtschaftspolitisch nicht voneinander zu unterscheiden sind. Also wirtschaftlich gesehen machen die das alles gleich. Aber wir haben da halt auch so Sachen wie Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und andere so, Stiftung. Ja, die dann halt einfach jeden von jeder Partei einladen und sagen, guck mal da, unser Neoliberalismus, das ist auf jeden Fall gut, das machen wir jetzt alle so. Und dann haben wir da so das Einheitsgefühl. Der einzigste Unterschied ist dann eigentlich noch so, weiß nicht, gemischt Ehen zum Beispiel, dass das mit der einen oder anderen Partei einfacher durchkommt oder nicht durchkommt. Aber so wirtschaftlich gesehen. Ja, aber sind das wirklich, das ist doch genau dann wieder die Abbildung von den gleichen Konflikten im Großen. Also da hast du genau wieder die Sache, dass es um Scheinthemen geht, um Schattenboxen, um Verzierungen auf dem Kuchen, ne? Und nicht um darum, den scheiß Kuchen zu backen. Ich meine, in Deutschland, ein Thema wird in den Medien desto größer gemacht, desto weniger wir eigentlich daran ausrichten könnten, desto weniger wir eigentlich machen könnten. Als Beispiel, wenn du Grippesaison hast, wenn du einen Lebensmittelskandal hast. Klimawandel hört man auch ganz gern, aber alles, was ein Problem wäre, war, wo man wüsste, was man machen kann, wenn das besprochen wird, das kommt irgendwie nicht in der Mitte der Gesellschaft an. Aber wir haben jedes Jahr, ich weiß nicht, ich habe mich von der Vogelgrippe noch nicht erholt, und dann kommt schon wieder die Schweinegrippe. Und dabei sollte ich ja eigentlich an BSE noch sterben. Also, ich weiß auch nicht. Ja. Nein. Ja, also da, ich finde Michael Moore immer gut mit der Angst. Das hat er aber ziemlich gut rausgearbeitet, finde ich. Also, dass Angst halt das Mittel ist, mit der eigentlich die gesamte Menschheit kriegt eine Knarre vorgehalten. Und die heißt, verdienen jetzt gefälligst den Zins. Ich hätte jetzt noch fragen wollen, vermutest du da System hinter, dass es eher so Brot- und Spielemäßig ist und die Leute versuchen halt, also die Journalisten, weiß ich jetzt nicht, aber halt eben, dass von oben so immer gesagt wird, wir haben jetzt hier dieses Riesenproblem, konzentriert euch drauf und so, um halt von dem wirklichen Problem abzulenken, dass es eigentlich ganz woanders krankt? Ich würd eher vielleicht sagen, dass das diese Naivität vom Menschen ist. Also ich glaube nicht, dass da richtig System dahinter steckt. Ich habe das erlebt. Du hast diese ganzen Leute und die sind alle, das ist ja auch dieses Social Justice Warriors Problem. Das ist ja nicht ein Problem, dass du irgendwo oben einen hast, der irgendwie seine Macht erhalten will oder so, sondern du hast diese ganzen kleinen Leute, die alle miteinander reden, so diese ganzen Klicken, die alle meinen so, oh mein Gott, hier ist Nazis und alles tralala und jetzt können wir dies, das, jenes nicht und das bedeutet dann wiederum, wir müssen hier, da, die irgendwie jetzt bekämpfen und dies, das, jenes irgendwie ändern und siehst ja auch in dieser ganzen Panik jetzt um diese Gesetzesänderungen nach dieser Köln-Nummer, da hat doch kein Mensch irgendwie was davon, dass da jetzt irgendwie was am Strafrecht gedreht wird. Also da verdient ja niemand Geld mit, außer natürlich irgendwelche Leute, die da also zwei, drei Menschen, die da vielleicht ein paar mehr Artikel irgendwie drüber schreiben können oder so. Aber es ist jetzt nicht, dass da irgendwie das zum Machterhalt irgendwie jetzt der Spitze irgendwie dient. Aber das sind halt so die Hauptproblematiken, die wir haben. Diese ganzen tausend Schlachtfelder. Und ich habe das ja selber erlebt, wie das so ist. Ne? Und du kannst auch erstmal schwierig, das ist halt auch das Demokratische, ne? Dass wenn diese ganzen Leute alle da sind und über diese Panikmache ihre Mehrheiten da irgendwie dann gewinnen, dann läuft es auch nach deren Nase. Das wird nicht von oben herab irgendwie bestimmt. Die Leute sind eher froh, wenn sie Ruhe haben. Ne? So hat mir ja ein Pakistaner, den ich hier kenne, mal erzählt, dass sie da irgendwie in Pakistan die Engländer damals das Cricket eingeführt haben, weil das so eine Sportart ist, wo die Leute ruhig da sitzen, sozusagen, damit sie sich gar nicht erst groß Gedanken machen, schön ruhig da sitzen und keinen Aufstand mucken und so. Sowas macht man, wenn man die Leute da irgendwie von oben runter ruhig halten will. Und dann rennt man nicht die ganze Zeit los und sagt irgendwie, ja, hier 1000 kleine Kriegsschauplätze, ihr müsst euch mit allem irgendwie beschäftigen. Aber ich denke schon, dass am Ende die Spur dann doch halt wieder zum lieben Geld führt, weil am Ende entscheidet eine Klasse oberhalb eines gewissen Vermögens darüber, ob du Geld kriegst oder nicht. Das kann als Arbeitgeber sein, das kann als Bank sein, was auch immer. Irgendwann hast du die Spitze der Pyramide erreicht, die du eben nicht durchdringen kannst, sozusagen. Ja, weil die Klicken zu eng werden. Ne? Das ist aber das, was solche Eliten da irgendwie machen, und das hat nichts mit diesem ganzen Kram zu tun, der eigentlich so alltagspolitisch da diese ganzen Säue, die alle durchs Dorf getrieben werden. Nee, natürlich, das ist die Ablenkung. Ja, und das war auch früher, war das auch überhaupt nicht anders. Also, um die Deutungshoheit von so kleineren Gruppen, die jetzt unbedingt Anerkennung finden wollen. Mir macht die Medienmacht Angst, die manche dieser Gruppen offensichtlich binnen, wie lange ist Aufschrei her? Also Medienmacht, dafür werde ich auch immer ausgelacht. Ja, das ist Fakt mittlerweile. Ne? Also das können wir, dafür haben wir ja genug von diesen Idioten zugehört und mit denen geredet und so. Das ist auf jeden Fall verloren, würde ich mal sagen. Also ich rechne eigentlich überhaupt nicht damit, dass irgendjemand, mit dem ich mich da noch unterhalte, da irgendwie mir wohlgesinnt ist oder irgendwie einen anderen Standpunkt hören möchte oder so, sondern die Leute sind einfach weg. Das ist so ein, das ist auch eine eigene Klasse eigentlich mittlerweile. Also eine Kaste, würde ich vielleicht besser sagen. Die Medien oder was? Ja, es gibt so die Medienkaste, so es gibt die Politkaste auf jeden Fall in Deutschland. Das habe ich halt auch ziemlich gemerkt, weil ich da ja auch so ein bisschen Außenseiter war, als ich da, selbst bei so einer kleinen Partei wie den Piraten, hast du das halt eben gemerkt, dass es so diese Leute gibt, die einfach politmäßig irgendwie da drin sind, ne, die das irgendwie studieren, die irgendwie diesen ganzen Quark da schon irgendwie gehört haben, diesen ganzen Wu und dieses ganzen Zeug. Und so ist es auch mit, ne, dieser akademischen Kaste und jetzt hier so Soziologie, diese Leute. Und das ist definitiv so, dass da nicht viel geschaut wird auf, was machen die anderen oder was ist überhaupt wirklich oder so. Und das ist ja auch in Deutschland mit, ja, ich will es nicht zu weit ausholen, aber wir legen ja hier auch keinen großen Wert darauf, irgendwie die Realität festzustellen oder so, sondern wir legen großen Wert darauf, dass die Leute irgendwie an die richtigen Sachen glauben und die richtigen Überzeugungen haben und so ein Zeug. Und das ist auch eigentlich schon auch nicht erst nachkriegsmäßig gewesen, das war vorher auch schon ein bisschen so. Aber danach ist es recht so gekommen, weil sie ja dann irgendwie behaupten konnten, so, ja, irgendwie, keine Ahnung, mit mehr Religion hätte es keinen Hitler gegeben und so ein Bullshit. Ja. Und das merkst du auch schon daran. Kommt der böse braune Mann zurück. Ja. Ja, in diesem Land ist Martin Luther ein Held und Friedrich Nietzsche ein Bösewicht. Ne? Da siehst du ja schon, wie viel Ahnung die haben. Ganz schön traurig alles. Armes Deutschland. Deutschland. Ich bin nicht um den Schlaf gebracht. Bu, bu, bu, bu, bu. Okay. Sollen wir das eigentlich auf der Note dann beenden lassen? So. Ja, wir sind so an der Zeit. Ja, vor allem. Alles scheiße, alles Mist, wenn man nicht besoffen ist. Keine Ahnung, will einer von euch mal das Schlusswort machen oder so? Das ist ein Rapper. Dieser Rhyme war eine richtig heftige Crime. Ich bin kein Rapper, aber nein. Okay, gut. Funktioniert nicht, ich mach's. Also, für alle Wutbürger, besorgte Bürger, Bananenbürger, nächste Woche dann auch wieder unser Weltkraft-Zombie. Falls ihr einfach mal ein bisschen mit Code werfen wollt und keinen Bock mehr habt auf diese ganze Propagandascheiße und diese ganze Scheiß-Identitätspolitik überall, ja, Grüppchenbildung und keine Ahnung, dann hört uns beim Rummotzen oder schreibt uns an, dann kommt ihr hier, könnt ihr auch mal hier rein, ein bisschen abkotzen, manchmal ganz gut. Und vor allem sind wir noch da, ja, ne? Weil dann würde ich noch gerne ankündigen, dass es auch in Zukunft vielleicht mehr Videocontent und auch mehrere Livestreams in der Woche gibt, was dann eher so immer Einzelthemen sind. Die werden wir dann immer auf dem Twitter-Account ankündigen. Wie ist der Twitter-Account, der unser Haupt Account? Oh, ich habe das geändert. Warte, ich habe das geändert. Und das ist jetzt, also erstmal, der Name ist die Weltraumaffen, aber das Handle ist jetzt, Moment, bitte. Ich muss es gerade nachgucken. Ich habe es jetzt. Das war ja gut vorbereitet. Ja, unser Handle auf Twitter. Doch mal bitte, du wurdest gerade ausgedröhnt, weil jemand anders Sound gemacht hat. @Weltraumaffen. Weltraumaffen, ich schreibe das jetzt einfach nochmal in den Chat. Weltraumaffen. Ja. Ist das ein neuer Account? Nein, ich habe einfach den alten umgeändert. Wir sind also immer noch bei jedem gebrochen. Haben unsere Ruhe. Aber vielleicht halt für neue Zuschauer, dass die... Dass ansonsten ja, bleibt es bei Sonntag 18 Uhr. Ja, das ist unser Standard-Meeting. Genau. Wunderbar.